Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle heute Abend hier seid zu unserer Podiumsdiskussion mit dem Titel 1918, Weltrevolution in Deutschland. Kurz was zum Ablauf. Ich werde jetzt kurz unser Projekt Platypus vorstellen. Danach das Podium, worum es heute gehen soll. Die Sprecher kurz vorstellen. Dann hat jeder Sprecher ein 10- bis 12-minütiges Eingangsstatement. Auf dieses Eingangsstatement kommt dann eine zweite Runde, wo jeder antworten kann, 3 bis 4 Minuten. Und danach wird das Podium geöffnet für Fragen aus dem Publikum. Da wird dann so vorgegangen, wir nehmen eine Frage einzeln dran und die soll dann möglichst beantwortet werden. Das heißt, wir sammeln keine Fragen. Gut, vielleicht einfach erstmal eine Vorstellung. Ich bin Frederik, ich bin Mitglied der Platypus Affiliate Society. Wir sind ein Projekt, das sich im Moment als Projekt der Selbstbildung über die Geschichte der Linken versteht. Wir machen dafür verschiedene Aktivitäten, geben zum Beispiel die Platypus Review heraus auf Deutsch und auf Englisch, wie ihr da hinten sehen könnt. Das soll eine Plattform sein, in der verschiedene Positionen aus dem breiten Spektrum der gesellschaftlichen Linken zu Wort kommen können, um eben einen Prozess der Selbstklärung anzuleiern. Da auch nochmal der Hinweis: jeder, der möchte, jeder, der denkt, dass er irgendwie zu dieser Debatte was beitragen kann, ist immer herzlich eingeladen, Artikel einzureichen, die dann in diesem Organ veröffentlicht werden. Dann veranstalten wir Lesekreise einmal wöchentlich zur Geschichte der Linken, immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr auf dem IG Farben Campus im Raum PEG 1092, genau. Die Texte sowie den Raum findet ihr auch auf unserer Homepage www.platypus1917.org. Genau, und als drittes, so dritte Aktivität, die wir machen, eben solche Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen, die die Linke berühren. Wie zum Beispiel heute zu dem Thema 1918 und die Revolution in Deutschland. Dann würde ich jetzt mal kurz den kurzen Einleitungstext, den wir für dieses Podium geschrieben haben, vorlesen. Das soll das Ganze hier so ein bisschen rahmen. Dann die Sprecher vorstellen und dann würde ich sagen, steigen wir ein. 1918, Weltrevolution in Deutschland. Im Jahr 1918, 4 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und ein Jahr nach der Russischen Revolution, brach die Deutsche Revolution aus. Was bedeutet diese Revolution in der Geschichte des Kampfes für den Sozialismus? War sie eine Niederlage oder ein Erfolg? Wie ist sie im Hinblick auf das 19. Jahrhundert einzuordnen und wie hat sie das 20. Jahrhundert geprägt? So, und anhand dieser kurzen Beschreibung wollen wir jetzt versuchen, eine gute Diskussion, ein gutes Gespräch auf die Beine zu stellen. Kurz noch zu den Sprechern, die hier auf dem Podium sitzen. Ganz zu meiner Rechten sitzt Florian von der Gruppe Kritik und Praxis, ehemals Autonome Antifa-F. Zu meiner Rechten Manuel Kellner von der ISO und zu meiner Linken Lino Leudersdorf von den Jusos in Frankfurt und ist auch Mitglied in der Demokratischen Linken DL21, wo er den stellvertretenden Bundesvorsitz innehat. Gut. So viel erstmal dazu. Ich würde jetzt die Referenten bitten, mit ihren Eingangsstatements zu beginnen. Und dann werden wir weitersehen. Möchtest du gerade anfangen? Gut, super. Also ich referiere vor allem zum Sonderfall, nämlich der Münchner Räterepublik. Auch das muss ich nochmal weiter einschränken, sozusagen. Das sind, was wir darunter verstehen, sind eigentlich 3 verschiedene Räterepubliken. Ich werde jetzt im Folgenden quasi kurz den Verlauf der Räterepublik, nämlich der ersten, die vom November bis Februar 1919 geht, unter Kurt Eisner skizzieren. Die anderen zwei sind eigentlich nur noch Abwehrkämpfe, in denen auch schon relativ sichtbar ist, dass es nicht mehr klappen wird, sondern wo es wirklich nur noch darum geht, so die Revolution irgendwie glimpflich zum Ende zu bringen. Auch das geht ein bisschen schief. Generell, da ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute relativ wenig darüber wissen, werde ich eben, wie gesagt, die Revolution darstellen, den weiteren Verlauf bis zum Februar und dann zu den Ergebnissen kommen, die auf diese Fragen eingehen. Die Besonderheiten sind zum einen erstmal, dass die linke Rezeptionsgeschichte von München vor allem sehr stark durch Bezug auf Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Anarchisten geprägt ist. Die hat dadurch so eine gewisse Schlagseite bekommen. Das zeigt sich daran, dass quasi dieser Versuch unter Eisner, der keine Traditionslinie ausgebildet hat, weil die USPD einfach irgendwann verschwunden ist, kaum rezipiert ist, kaum wahrgenommen wird. Wichtig für diesen Vorlauf ist des Weiteren. Es gibt einen ersten Versuch in München, den Umsturz zu organisieren, bereits im Januar. Dafür gehen alle führenden Menschen ins Gefängnis. Eisner kommt erst Mitte Oktober wieder frei. Hier versuchen sie, die Arbeiterschaft zu bekommen. Sie gehen quasi, sie übernehmen nach und nach eine der Arbeiterschaften, bringen die in diesen Januarstreik 1919 und 1918 und versuchen dadurch sozusagen den Umsturz in Bayern hinzubekommen. Das scheitert. Darauf ergibt sich eine ganz, ganz klare Änderung, die quasi zum November entscheidend wird, und das ist der Umschwenk auf Soldaten. Quasi am 7. November, als die Revolution in München stattfindet, spielen Arbeiter keine Rolle mehr. Der entscheidende Punkt sind die Soldaten. Sie gehen auch ganz gezielt, ganz planvoll vor, übernehmen mit 30 Leuten, fangen sie an. Auch entgegen aller Legenden muss man davon ausgehen, dass die Demonstration, die zur Revolution geführt hat, maximal 2000, eher 1500, eher 1000 Leute waren, die dann sozusagen nach und nach eine Kaserne nach der anderen abklappern, diese übernehmen. Weil es nimmt so eine ritualisierte Form an, man geht da rein, die Offiziere werden entwaffnet, die Leute schließen sich an. So. Um 23 Uhr ist Feierabend in München. Der König hat keine bewaffneten Truppen mehr, alle sind übergegangen. So. Zu diesem Zeitpunkt sind, ich glaube, 3 Schüsse gefallen. So. Also es ist extrem friedlich vonstatten gegangen, 2 Tage vor dem Reich. Und es ist davon auszugehen, dass das konspirativ vorbereitet war. Es gibt diesen Plan nicht, gerade die Quellenproblematik an dem Beispiel ist ziemlich offensichtlich, weil quasi aus den spannenden Monaten November und April quasi fast alle Akten fehlen heute. Allerdings ist davon auszugehen, dass es einen Plan gibt aufgrund mehrerer Tatsachen. Zum einen eben, Eisner kündigt das am 5.11. an, dass sich München innerhalb von 48 Stunden erheben wird. Also es gibt sozusagen so eine Rede, er sagt, das wird auf jeden Fall losgehen. Das zweite ist, er schließt vorher ein Bündnis mit der Bauernschaft. Er fährt aufs Land, 3 Tage vorher, trifft sich mit Ludwig Gandorfer, der ist USPD-Mitglied, und dessen Bruder Karl, das sind so, ich glaube, im Terminus zu bleiben, so Mittelbauern. Also die haben so Betriebe, die ihnen ermöglichen, Politik zu machen und nicht selber permanent arbeiten zu müssen. So. Sind aber Bauernführer, die zum linken Flügel gehören. Entscheidend ist aber, und auch da ist quasi die Wahrnehmung in der Linken etwas problematisch, Ludwig Gandorfer stirbt 2 Tage nach der Revolution, Karl Gandorfer übernimmt diese Bauernschaft. Der ist im BBB, der Bayerische Bauernbund, ist keine linke Partei, sondern es gibt einen kleinen linken Flügel und einen großen, sehr konservativen Flügel. So. Der kann durch die Revolution in eine Machtposition kommen, kann das übernehmen. Das spielt aber eine ganz entscheidende Rolle für den Verlauf dieser Revolution, dass man weiß, irgendwie, wir haben es hier mit einer eher bauernliberalen Partei zu tun, die in der Revolution die Bauernschaft vertritt. Gleichzeitig, wie bereits gesagt, gibt es eben kein nennenswertes Industrieproletariat, was dazu geführt hat, dass die SPD schon um die Jahrhundertwende auf Bauernschaft und Mittelstand quasi geeicht wird. Wir haben es hier mit der konservativsten SPD zu tun, die definitiv monarchistisch ist, die auch überhaupt keine Revolution will, die will eine parlamentarische Monarchie hinbekommen. So. Auch das spielt im weiteren Verlauf eine ganz entscheidende Rolle. Die USP hat zu diesem Zeitpunkt der Revolution, es gibt sie ein Jahr, eigentlich keine nennenswerten Gruppen außer in den großen Städten, das sind aber eher so intellektuellen Zirkel. Die haben keine soziale Basis. Die Gewerkschaften sind komplett von der SPD kontrolliert. Man könnte also sozusagen so festhalten, es handelt sich in Bayern um eine agrarisch dominierte Gesellschaft zu dem Zeitpunkt, die sehr konservativ ist. Gleichzeitig hat die Bauernschaft keine Lust mehr, die Opfer des Krieges zu tragen, die sie vor allem tragen in Bayern. Also sie stellen die Leute, ihre Felder verfallen, etc. Was vielleicht auch erklärt, warum das Ganze so friedlich vonstatten ging. Der weitere Verlauf ist dann davon geprägt, dass Kurt Eisner so einen Hybrid schaffen will zwischen Rätedemokratie und Parlamentarismus. Also ihm schwebt sozusagen vor, erst die Räte zu nutzen, um die zur Erziehung der Massen, zur Durchdringung der Massen, um dann am Ende ein Parlament, eine Nationalversammlung einzuberufen. Genau das wird ihm später wieder auf die Füße fallen. Es kommt aber trotzdem durch ganz Bayern zu 6.000 bis 7.000 Rätegründungen. Entscheidend daran ist, das klingt erstmal extrem viel, das sind aber 3 verschiedene Arten von Räte. Das eine sind revolutionäre Räte, die sind vor allem in München und im nahen Umland. In Franken sind es vor allem SPD-dominierte gegenrevolutionäre Räte. Und dann gibt es noch quasi vor allem auf dem Land so richtig gegenrevolutionäre Räte, wo es darum geht, für die Bauernschaft letztlich mehr Rechte zu erkämpfen. Also da wird quasi ganz gezielt gegen die Revolution Räte gegründet, um diese Positionen wegzunehmen. Wir haben es also ähnlich wie auch im Deutschen Reich mit völlig unterschiedlichen Konstrukten zu tun. Das konterkariert so ein bisschen das, was die für Eisner darstellen. Für Eisner, wie gesagt, geht es darum, die Massen zu durchdringen. Für ihn ist Revolution und Sozialismus vor allem ein pädagogisches Projekt. Also es ist sozusagen, er geht davon aus, dass man den Mensch erst neu erziehen muss, dass man noch gar nicht mit diesen Menschen so arbeiten kann und versucht da sozusagen den Hebel für zu finden. So. Das Ergebnis dieser Geschichte ist letztlich, dass Eisner, der die SPD mit in die Regierung holt, weil ihm die soziale Basis fehlt etc., zwischen diesem linken Räteflügel, den es gibt, die Münchner Arbeiterschaft ist weitaus radikaler als die SPD, als die Gewerkschaften und als die USPD, und dieser SPD, die ihn auf diesen Parlamentarismus quasi festnagelt, zerrieben wird. Also er begibt sich die ganze Zeit, diese 3 Monate in Abwehrkämpfe, kommt gar nicht in so eine Position, in der er irgendwie arbeiten kann, aus den Reden seine neue Welt sich vorzustellen. So, von der analytischen Ebene her würde ich sagen, genau dieser Idealismus zu glauben, das geht a. pazifistisch, b. das Fehlen einer sozialen Basis sorgt dafür, dass er eine sozialistische Einheitsfront glaubt, in der er die SPD eben mit reinholt. Die SPD lässt sich das quasi, macht das mit, weil sie entsprechend weite Machtbefugnisse hat. Erhard Auer bekennt sich klar zur, also der damalige SPD-Vorsitzende in Bayern, bekennt sich eben klar zur parlamentarischen Monarchie. Am Tag vor dieser Demonstration sitzt er mit der kaiserlichen Regierung zusammen, mit der königlichen Regierung zusammen und sagt, wir haben den im Griff, da wird nichts passieren. So, das geht natürlich komplett schief. Dadurch entsteht aber das Problem, dass Auer Innenminister wird in dieser Revolutionsregierung und damit, da die Beamtenschaft, die komplette königliche Beamtenschaft übernommen wird, werden muss, weil es niemand anderes gibt, der das machen kann anscheinend, hat er sozusagen eine Machtsphäre erreicht, in der er es schaffen kann, die Räte konsequent an die Ränder zu drücken. So. Also, wir haben also die SPD und die königliche Beamtenschaft, die versucht, weiterhin irgendwie ihre Pfründe zu sichern. So. Dieses Beispiel quasi des revolutionären Potenzials der Arbeiterschaft sieht man dann im Beispiel Augsburg, diese zweite Rätegründung sozusagen, die entsteht, weil die Augsburger SPD-geführten Räte diese Räterepublik fordern, dann wieder abspringen. Aber da sieht man so ein bisschen quasi den Unterschied zwischen der Masse, die irgendwie schon ein deutlich, vielleicht auch fortschrittliches Potenzial hat zu diesem Zeitpunkt, als die SPD und auch die USPD. Das zweite Problem habe ich schon so ein bisschen angeschnitten, das ist diese Bauernschaft, die hat einen extrem konservativen Flügel. Wenn man sich das so anschaut, dann geht es denen vor allem in diesem BBB um Eigentumssicherung und Eigentumserweiterung, also Sozialisierung oder Vergesellschaftung. Heißt für den BBB vor allem, dass die Großgrundbesitze verteilt werden und am besten kann man selber noch was dazukriegen. Auf jeden Fall soll das Eigentumsrecht der Bauern nicht angegangen werden. Das wird auch nicht gemacht, das wird auch gar nicht versucht. Aber das ist schon sozusagen die Leitlinie dieser angeblich linken Partei, die damit in der Regierung sitzt. Das führt dann dazu, dass diese Bauernräte, wenn man sie sich intensiver anschaut, irgendwie überhaupt keine nennenswerte Aktivität entwickeln, außer die Pferde der Armee zu verkaufen. Das ist so das Einzige, was die machen in ihrer ganzen Zeit, diese letztlich 6 Monate. Spannend ist München aus einer anderen Sicht, aus einem weiteren Punkt noch. Eisner spricht sich konsequent gegen Vergesellschaftungen in der Krise aus, sagt, das ist nicht möglich zu diesem Zeitpunkt und nimmt so ein bisschen vorweg, also gibt eine andere ökonomische Antwort, als in der Sowjetunion gegeben wird. Er nimmt so ein bisschen vorweg, was in der neuen ökonomischen Politik zum Tragen kommt, sagt, das lohnt sich im Moment einfach noch nicht. Das bringt nichts, wenn wir quasi den Stand der Produktion nicht halten können, dann lohnt es sich nicht, das zu übernehmen. Gleichzeitig werden trotzdem die Arbeitslosenunterstützung erhöht, der 8-Stunden-Tag eingeführt etc. Also es kommt zu Sozialmaßnahmen, aber die sind so eine Mischung aus, naja, so ein bisschen halbherzig vielleicht. Ein weiteres Spezifikum, und das ist wahrscheinlich was im Zuge vor allem der Bewertung dieser Revolution ganz entscheidend ist die Zusammenarbeit der SPD mit rechten Gruppen, bis hin zu vor allem der Thule-Gesellschaft, die später so die Keimzelle der NSDAP wird. Fast alle führenden NSDAP-Kader sind in München beteiligt, fast alle. Die sind da schon beteiligt von Anfang an, sind im Freikorps etc., die entwickeln sehr starke gegenrevolutionäre Aktionen. Das sind auch die einzigen Leute, bis auf 2, die bei dieser Geiselerschießung dann erschossen werden, nachdem irgendwann auffliegt, dass die das machen. Also die hatten da, es gibt so Beschreibungen von dem Gründer der Thule-Gesellschaft, was sie da eigentlich machen konnten. Die hatten freien Zugang zu allen Ministerien. Zeigt so ein bisschen, wie dieser Pazifismus gepaart mit keiner Pressezensur dazu führt, dass so eine Stimmung gekippt wird. Also es kommt zu einer extrem antisemitischen Hetze. Fast alle führenden Vertreter dieser 3 Räterepubliken kommen nicht aus Bayern. Auch das führt sozusagen, wird weitergetrieben. Auch das ist ein Problem, das man mitnehmen muss. um so ein bisschen was davon bleibt zu machen und so Richtung Abschluss zu kommen, ist oder Fragen, die man hier auch diskutieren könnte in Bezug, aus denen man zu lernen hätte, wäre zum einen, wie geht eine Linke damit um, dass also mit dieser Erkenntnis sozusagen, dass die Soldaten der entscheidende Faktor waren. Es gibt in Deutschland jetzt, also in Deutschland jetzt, ist die Linke doch sehr pazifiziert. Es gibt diese Kontakte nicht mehr. Selbst ein Idealist und Pazifist wie Kurt Eisner war sich aber bewusst, er braucht diese Leute, er braucht die Gewehre, um diese Revolution zu halten. So. Nur weil er die hatte, glaubte er so nachsichtig mit seinen Feinden umgehen zu können. Also da geht es sozusagen um die Frage, wie erringt man eigentlich die Macht und wie sichert man sie danach? Die zweite Frage, die sich so ein bisschen stellt aus dem Beispiel, ist, was macht man mit den vorgefundenen Strukturen? Also man übernimmt hier die Beamtenschaft, das geht komplett schief, weil die natürlich gegen die Revolution sind, gegen diese auch arbeiten. Man hat keine soziale Basis, das ist ein riesiges Problem für die USPD, deswegen ist sie auf die SPD angewiesen. Hat damit auch gar nicht die Möglichkeit, sozusagen andere Wege zu gehen, neue Strukturen aufzubauen, weil ihr diese Durchorganisierung fehlt. Das Gleiche gilt übrigens auch, um so ein bisschen einen Outlook zu geben, auch für die KPD. Als Eugen Levin im März 1919 aus Berlin geschickt wird, reorganisiert er erstmal komplett die KPD, zieht alle Parteiausweise ein, weil er sagt, wir haben keine Kontakte zur Arbeiterschaft, wir haben keine Kontakte in Wohnbezirke so, und fängt quasi an, die KPD nochmal von vorne auf neu aufzubauen, so, weil er merkt, diese soziale Basis fehlt. Das ist so ein bisschen das Charakteristikum dieser Revolution. So. Es ist in München einfach... Diese Kontakte hat, wenn dann die SPD. Ein weiterer spannender Punkt ist, der eben auch anders als ein Jahr vorher in Russland beantwortet, ist der Umgang mit der Stadt-Land-Dichotomie. Für Kurt Eisner ist völlig logisch, dass Stadt und Land gleichzeitig sein müssen. Nicht wie bei Lenin, die Stadt führt, das Land folgt, sondern er sagt, wir brauchen das, wir müssen das Mann sicher auch aus der Logik raus, dass man in München versorgen muss, man sowieso schon in einer ökonomischen Krise steckt letztlich. Aber das ist quasi von Anfang an klar. In Bayern ist auch der einzige Bereich im Deutschen Reich, in dem es dazu kommt, dass sich Bauernräte von selber gründen. Das passiert so sonst kaum. Auch da nicht so viele natürlich. Diese Frage der Vergesellschaftung wäre sicher nochmal spannend zu diskutieren an der Stelle. Also so, wie geht man um? Warum haben die das nicht gemacht? Was ist eigentlich mit Wohnraum? Warum passiert das da nicht so richtig? Das passiert erst unter der KPD oder unter der anarchistisch geführten Räterepublik. Ich denke... Was das Beispiel ebenfalls nochmal zeigt, ist so ein bisschen eben das schon angesprochene, also dieser Verrat der SPD, der letztlich, wo so eine Einheitsfront einfach scheitert, so, der Glaube daran. Und ich glaube, Beispiel Bayern zeigt wirklich sehr, wie sehr die Geburtshelferin der NSDAP war und was dann später zur Ordnungszelle Bayern wird. So. Das ist da schon extrem auffällig. Und das Letzte so ein bisschen vielleicht auch mein persönliches Ding natürlich, ich glaube, was man daran sehr gut sehen kann, ist, wie viel man aus der Geschichte lernen kann und wie sehr man aufpassen muss, die eigene Geschichte nicht zu verklären. Also wenn man sich quasi die linke Literatur zu Bayern anschaut, dann, wie eingangs schon gesagt, ist da extrem viel auf diese letztlich eine Woche anarchistische Räterepublik fokussiert. Es ist extrem viel Verklärung dabei, es ist extrem wenig aufgearbeitet worden, auch aus linker Sicht. Es gibt ganz viele Teile, die sind einfach nie bearbeitet worden. Auch dieses Beispiel in SPD-Thule-Gesellschaft, da fehlt eigentlich komplett sozusagen noch ein ganzer Bereich. Ebenso müsste man vielleicht noch sagen, also die Nachwirkungen davon sind schon eben deutlich zu sehen, wie am Beispiel der Nazis, am Beispiel dessen, dass Eugen Levin gegen die KPD-Richtlinie die Leute opfert. Also der entscheidet sich dazu, quasi so mit Stehen zu sterben letztlich. Die KPD sagt, sie sollen das nicht machen. Dadurch fehlen dann extrem viele erfahrene Genossen und Genossinnen zu diesem Zeitpunkt, weil die einfach sterben im Zuge dieser Revolution. Und letztlich so zwei Sachen, eine Sache zum Sozialismus vielleicht noch oder zu der Frage zur Weltrevolution. Zum Zeitpunkt, als Budapest kippt im März, gibt es wirklich Gedankenspiele, auch in München sozusagen eine Achse Moskau-Budapest-München hinzukriegen, mit Wien zwischengeschaltet. So. Das ist den Leuten schon präsent, dass man diese Landverbindung braucht. So. Also das hat schon einen Impact in beide Richtungen gehabt. So. Und zum Abschluss eine kurze Anekdote, zumindest bei den rechten Bayern scheint das ganz schön nachtragend gewesen zu sein. Es gibt zumindest die Legende, dass Franz Josef Strauß das Bild Kurt Eisners als erster Ministerpräsident persönlich abgehängt hat in der Staatskanzlei, weil er es da nicht haben wollte. So. Auf den geht der Befreistaat zurück. Okay. Super. Vielen Dank erstmal. Gut, dann würde ich dich, Manuel, gerade bitten, weiterzumachen. Jo. Also Manuel Kellner heiße ich. Wir haben ja hier immer ein bisschen eine angelsächsische Schlagseite. Also ISO ist ein bisschen übertrieben. Ich bin Mitglied der Internationalen Sozialistischen Organisation ISO. Das ist die deutsche Sektion der 4. Internationale und Redakteur der Sozialistischen Zeitung in Köln. Ich wollte 3 Fragen aufwerfen in dem Input. Das eine ist ein bisschen zum Trost. Sagen wir mal, der Schmetterlingsflügelschlag-Effekt oder das Nicht-Vorhersehen einer solchen revolutionären Entwicklung, weil das haben viele Menschen, haben die deutsche Revolution ersehnt, aber als sie ausgebrochen waren, waren alle überrascht. Es waren alle überrascht. Und Revolutionäre hatten immer viel Geduld, zum Beispiel seit 1871 haben alle als Referenz, ne, die Pariser Kommune gehabt. Dann dauerte es gern bis 1905, bis zur ersten russischen Revolution. Das war dann die Referenz, ne, Massenstreiks, Entstehung von Räten. Wir hatten eine massive Rätebewegung, wenn man sich auf Westeuropa beschränkt, zum letzten Mal 1975. Das ist also mein erster Punkt. Im Rückblick kann man natürlich viel dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Das zweite ist die Rolle der SPD, die mein Vorredner schon angesprochen hat, in der Revolution, wo ja der bürgerlich-liberale Publizist Sebastian Haffner das Buch, was er darüber geschrieben hat, Kühl, ne, mit der Überschrift Der Verrat versehen hat. Und das stimmt auch wenn es nicht alles erklärt, da können wir vielleicht gleich drauf zurückkommen. Und drittens, das Problem der revolutionären Führung, ne, wo oft, sag mal, etwas holzschnittsartig gesagt wird, ja, guck mal, in Russland gab es ja die bolschewistische Partei und deshalb hat es da geklappt und in Deutschland nicht. Aber da ist es auch sinnvoll, ein bisschen näher hinzugucken. Erstens, zum Entstehen dieser Revolution, wenn man also zurückguckt, es gab die Niederlage, die militärische Niederlage Deutschlands, stand fest, dieser mörderische U-Boot-Krieg, der unter Führung von Hindenburg und Ludendorff angezettelt worden ist, scheitert spätestens im April 1917 ganz offensichtlich. Hinzu kommt, dass vor allem die proletarischen Haushalte immer mehr hungern. Es wächst die Unzufriedenheit. Außerdem im Februar 1917 ist das Zarenregime durch die Februarrevolution in Russland hinweggefegt worden. Und die Leute haben sich dann schon gefragt, der Krieg war doch eigentlich gegen das Blutzarentum. Und das ist aber weg, ne? Warum machen wir den eigentlich weiter? Und bezeichnend dafür, nur so atmosphärisch, ist, dass Hugo Haase von der USPD im Reichstag dann den Reichskanzler gefragt hat, Max von Baden gefragt hat, ob er denn Lust hat, dass die Massen in Deutschland auch anfangen, Russisch zu sprechen. Es gibt dann in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 2 große Vorlaufbewegungen zur Revolution. Ab April 1917 entsteht eine recht massive Streikbewegung in Deutschland, die mehrere große Städte umfasst. Natürlich wird zuallererst werden Forderungen aufgestellt, wie Erhöhung der Kohle- und Brotfraktionen, aber auch Frieden ohne Annexion, Aufhebung des Belagerungszustandes der Zensur, Freilassung der politischen Gefangenen, Einführung des allgemeinen unbeschränkten Wahlrechts und so weiter, aber auch schon betriebliche Vollversammlungen, die sich für die Wahl von Räten aussprechen. Zweiter Vorlauf ist, dass es auch 1917 schon ein Netzwerk gibt, ein illegales Netzwerk unter den Matrosen, das auch mit vor allem USPD-Mitgliedern in Kontakt getreten war, was inspiriert war durch die russische Februarrevolution, was auch schon angefangen hat, illegale Landgänge zu organisieren, die linke Presse gelesen hat und so weiter, deren herausragender Leiter, Spiritus Rector, würde man heute sagen, war Max Reichpietsch. Er und ein anderer wichtiger Organisator, Albin Köbis, sind am 5. September 1917 erschossen worden. Und man kann sich gut vorstellen, ne, dass diese Art von Episode in den Köpfen vieler Matrosen geblieben ist, die Revolte der Matrosen, ist, glaube ich, zu Recht gesagt worden in der Literatur, war vom Selbstverständnis her eigentlich nicht als Meuterei gedacht, sondern sie hatten eher das Gefühl, dass sie gegen eine Meuterei aufstehen, nämlich die Flottenführung gegen den erklärten Willen der Reichsregierung, dazu aufgefordert hat, die Kriegsschiffe auslaufen zu lassen, in einen völlig aussichtslosen Endkampf gegen die englische Flotte zu führen, hinter der ja auch schon die US-amerikanische stand. Also es war vollkommen klar, dass das ein Himmelfahrtskommando war. Dagegen revoltieren die Matrosen und wie ihr alle wisst, mit dieser Erhebung der Matrosen in Kiel und Wilhelmshaven kommt es dann zur Solidarisierung mit den Werftarbeitern. Und dann innerhalb weniger Tage, wirklich buchstäblich weniger Tage, ist ganz Deutschland von Arbeiter- und Soldatenräten überzogen. Zum zweiten Punkt, der Rolle der Sozialdemokratie oder wie man damals gesagt hat, der Mehrheit Sozialdemokratie, der MSPD. Die SPD wollte diese Revolution überhaupt nicht, von Anfang an nicht. Hat aber dann, klug und gewitzt wie sie war, beschlossen, sich an die Spitze dieser Revolution zu stellen, um sie abzuwürgen, hat das auch von vornherein mit allen Mitteln versucht. Dabei spielt auch der Betrug eine sehr große Rolle, weshalb eben das, was manchmal ein bisschen platt klingt mit dem Verrat, eben doch sehr, sehr viel für sich hat, weil die Leute wirklich betrogen worden sind. Ich sage nur ein Beispiel, habe ja nicht viel Zeit. Du hast die Frage der Sozialisierung angesprochen. Da hatte der linke Flügel, den Berliner Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte, einen Antrag gestellt, man soll doch gefälligst die Bergwerke sofort, sofort sozialisieren, die Bergwerke. Die Mehrheitssozialdemokratie hat einen Gegenantrag gestellt, der das scheinbar von links überholt hatte. Er hatte das Wort sofort, jetzt sind die Germanisten dran, durch das Wort unverzüglich ersetzt, was immer das heißen mag. Und er hat gesagt, eben nicht nur die Bergwerke, sondern die Formel war dann, alle dafür reifen Wirtschaftszweige. So. Und das hat dann die Mehrheit gekriegt. Und gemacht in Reality-TV haben sie natürlich nichts in dieser Richtung, sondern war ja sehr wichtig, auch von der ADGB-Führung, von den Gewerkschaftsführungen, eben der Pakt mit Stinnes, mit den Größen halt der Arbeitgeberverbände. Und dann wisst ihr sicher auch, also ich bleibe jetzt bis Ende Dezember, weil hier steht 1918, vielleicht kann man in der Diskussion wegen der Rolle der revolutionären Führung zumindest nochmal auf die Januartage kommen in Berlin. Aber es steht fest, dass diese Führung Ebert, Scheidemann, dann mit dem berüchtigten Ausspruch, einer muss der Bluthund sein, Noske, von Anfang an alles getan haben, um konterrevolutionäre bewaffnete Truppen aufzubauen. Dafür muss man wissen, die wichtigste Episode war mit der Volksmarinedivision im Dezember, wo sich gezeigt hat, ich kann jetzt nicht ausführen, warum, weshalb, wieso, das waren auch keine Spartakisten keineswegs, aber die waren unbotmäßig, da hat man Truppen gegen geschickt und hat es nicht geschafft, die aufzulösen, weil die Truppen unzuverlässig waren, die Soldaten, bevor sie auf diese Matrosen geschossen haben, eher auseinandergelaufen sind, auch in der Stadtbevölkerung, viele Arbeiter, Arbeiterinnen waren ja hingeströmt, als sie den Geschützdonner gehört haben und die Reichsregierung hatte eigentlich nicht über verlässliche Truppen verfügt. Die Armeeführung hatte schon angefangen mit dem Aufbau der von dir genannten Freikorps, auch im Ausland. Also Leute in der Demobilisierung, Offiziere und Soldaten neu zu organisieren als konterrevolutionäre Stoßtrupps. Und ich würde sagen, so Ende Dezember gab es dann auch schon rund 80.000 bewaffnete konterrevolutionäre Truppen, das im Einvernehmen, wie gesagt, mit der März-SPD. Die USPD war ausgetreten. Das ist auch eine wichtige Episode nach dieser Auseinandersetzung aus dem Rat der Volksbeauftragten. Die März-SPD war dann alleine an der Regierung. im Rahmen dieser Doppelherrschaftssituation und die Masse der Leute hatte, vielleicht kann ich damit dieses kleine Unterkapitel in SPD beschließen, wie du gesagt hast, Sozialistische Einheitsfront, das Schlagwort damals war sozialistische Einigkeit. Na, erstens das Gefühl, sie hätten sowieso schon gewonnen, zweitens waren sie genervt von innerlinken Streitigkeiten und haben immer darauf gedrungen, ne, dass man diese Vollzugsorgane paritätisch besetzt, SPD, USPD, sogar radikale Linke. Und die SPD-Führung war da sehr gewitzt. Immer wo sie in der Minderheit war, und das war vielerorts, hat sie diese dritte Parität durchgesetzt. Wo sie in der Mehrheit war, hat sie gnadenlos, ne, das Verhältniswahlrecht durchgesetzt. So das zur Illustration. Zum letzten Punkt, zur Frage der revolutionären Führung. Vielleicht am Schluss ein paar Schlaglichter. Die USPD ist eigentlich gegen ihren eigenen Willen entstanden. Ne? Die ist entstanden, weil die SPD irgendwann gnadenlos beschlossen hat, alles, was auch nur halbwegs oppositionell war, ratzeputz auszuschließen aus der Partei. Ne? Und dadurch sind die Leute wider Willen sozusagen eine eigene Partei geworden. Das gilt übrigens auch für die Gruppe Internationale, also den Kern des späteren Spartakusbundes und der jungen SPD. Ne? Auch Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht waren der Meinung, ne, man soll noch in der SPD bleiben und von innen her oppositionell wirken. Sie sind dann rausgeflogen und haben dann den Spartakusbund gebildet, der sicher eine kleine Minderheit war in den Räten, wenn er auch viel Einfluss hatte, vor allem bei den radikalisierten Elementen der Arbeiterschaft. Aber um zu illustrieren, was dann auch die Schwäche war, kann ich vielleicht noch, weil das ja immer noch Ende September, also immer noch 1918 ist, am Schluss noch erwähnen, dass die junge KPD, die ganz Ende Dezember gegründet worden ist, von dem Spartakusbund zusammen mit den Bremer Linksradikalen und ähnlichen Kräften in anderen Städten, rund 50.000 Mitglieder, schätze ich, die da zusammengekommen sind, also doch eine relativ bescheidene Organisation, in den Kulissen des Kongresses gab es Verhandlungen mit den revolutionären Obleuten von Berlin. Und diese Verhandlungen sind ja gescheitert, ne? Weil die KPD hat ja gegen den Rat von Rosa Luxemburg beschlossen, an den Reichstagswahlen, die dann ausgerufen wurden, und das war ja ein bisschen die Losung der Konterrevolution, ne? Reichstagswahlen, Parlament statt Räte, sie hat so ein bisschen ultralinks dann beschlossen, daran nicht teilzunehmen. Die revolutionären Obleute fanden das falsch. Es gab ähnliche Streitpunkte. Wenn also diese Verhandlungen scheitern, bedeutet das, dass wir die junge KPD als revolutionäre Organisation haben, aber nicht als revolutionäre Partei im vollen Wortsinn. Ne, weil sozusagen die Blüte der real existierenden Arbeitervorhut, und das waren die Berliner revolutionären Obleute, der Berliner Metallbetriebe, eben nicht Teil der Organisation war. Das ändert sich erst Ende 1920 mit der Gründung der VKPD, ne, mit der Mehrheit, linken Mehrheit der USPD, die rausgeht, da sind die revolutionären Obleute dann dabei. Und dann wird auch die KPD eine Massenpartei mit, ich schätze mal so 350.000 Mitgliedern, und wird eine revolutionäre Partei, die also Kraft eigener Aktion zumindest einen bestimmten Einfluss, ne, auf die Massenbewegung haben kann. Und deshalb muss ja zum Schluss kommen, jetzt drangeklebt, weil man sagt ja, was kann man eigentlich lernen aus diesen Erfahrungen von damals? Und da würde ich mal ganz plakativ sagen, es genügt nicht zu kommentieren, was passiert. Es genügt auch nicht zu tun, als hätte man mit einer kleinen politischen Gruppe die Wahrheit gefressen, sondern ich würde das so ausdrücken, es ist wichtig, sehr geduldig und hartnäckig sich zu beteiligen an der Neuformierung der politischen Linken in ihrer ganzen Vielfalt, wie wir es ja auch in Deutschland kennen, um Schritte hin zum Aufbau einer revolutionären Partei zu machen. Denn wenn die Räte kommen, wenn die Selbstorganisation von unten massiv wird, dann hängt sehr, sehr viel davon ab, wie das Kräfteverhältnis innerhalb dieser selbstorganisierten Strukturen ist. Super. Vielen Dank dir erstmal. Gut, dann würde ich sagen, Lino, du als letzter Referent jetzt erstmal. Und dann gehen wir in die Antwortrunde. Ja, gerne. Ich werde versuchen, möglichst wenig jetzt von den anderen Sachen nochmal zu wiederholen. Wir haben ja nochmal eine Antwortrunde, wo wir da nochmal drauf eingehen können. Vielleicht ein paar Sachen, die ich jetzt sagen möchte. Ich möchte versuchen, ich bin selbst Sozialdemokrat, wenn auch da ganz am linken Rand, möchte so ein bisschen, sage ich mal, aus der sozialdemokratischen Sicht ein paar Sachen beschreiben, möchte über die Revolution von 2018 sprechen, 1918 und dann den Sprung zum Umfeld heute 2018 wagen und auch ein paar Worte zur Zukunft der Linken sagen, eben in dem direkten Kontext zur 1918. Vielleicht, was wir jetzt hier schon rausgehört haben, die Spaltung innerhalb der Sozialdemokratie ist keine neue Sache, die liegt im Grunde genommen schon in der Gründung. Es gab letztlich zwei eigenständige Parteien, die sich unabhängig voneinander gegründet haben. Den ADA von Lassalle, der, ich sag mal grob gesagt, eher genossenschaftlich und preußisch-nationalistisch gesinnt war. Und auf der anderen Seite die SDAP von Bebel und Liebknecht, ich nenne ihn mal Liebknecht den Alten, die internationalistisch und marxistisch ausgerichtet war. Und ich sag mal, dieser Gegensatz hielt sich eigentlich durchgehend in der Sozialdemokratie. Das nächste einschneidende Element in der Geschichte der Sozialdemokratie war die Sozialistengesetze, bei denen eben das Kaiserreich unter Bismarck massiv versucht hat, jegliche sozialistischen Gedanken in Deutschland zu unterdrücken und im Endeffekt eigentlich damit der sozialistischen Bewegung in Deutschland erst den späteren Aufstieg ermöglicht haben. Was allerdings, das muss man dazu sagen, ein Trauma hinterlassen hat. Ich würde sagen, dass das der Startpunkt ist, ab dem Sozialdemokraten immer danach gestrebt haben, irgendwie von den anderen bürgerlichen Kräften nicht nur akzeptiert, sondern auch als ihnen gleich und ebenbürtig wahrgenommen zu werden. Etwas, was sich auch wieder bis heute eigentlich zieht. So zur Revolution 1918 tatsächlich, geliebt war sie nicht unbedingt von den Sozialdemokraten, auch nicht unbedingt erwartet. Im Ersten Weltkrieg hatte man sich 1914 überlegt, wie man darauf reagiert. Es gab da auch hitzige Debatten, auch innerhalb des, sage ich mal, etwas konservativen rechten Flügels der SPD, war nicht alle der Meinung, dass man jetzt in diesen Krieg gehen sollte. Nach Abstimmung mit den Gewerkschaften hat man sich dann für eine Unterstützung des Kriegskurses entschieden. Die Gewerkschaften, muss man sagen, vor allen Dingen die Gewerkschaftsspitzen, an der Basis sah es nochmal etwas anders aus, aber wie gesagt, vor allen Dingen die Spitzen waren ganz klar der Meinung, dass man keinen Generalstreik machen sollte in Deutschland. Übrigens befanden sie sich damit leider auch in guter Gesellschaft. Viele Gewerkschaften und auch sozialdemokratische Parteien in ganz Europa haben sich gegen einen Widerstand gegen den Krieg ausgesprochen. Bei den Sozialdemokraten war es ganz klar in Deutschland auch die Angst davor, wieder verboten zu werden und seine jetzt auch teilweise Privilegien, das Recht mitzureden, das wieder zu verlieren. Da war tatsächlich eine gewisse Panik da. Ein Zitat von Otto Braun direkt im Jahr 1918 zeigt das eigentlich ganz gut, wo diese Angst da lag. Der Sozialismus kann nicht auf Bajonetten und Maschinengewehren aufgerichtet werden, soll er auf Dauer Bestand haben, muss er auf demokratischen Wege verwirklicht werden. Ich glaube, dass ganz viele damals das wirklich so gedacht haben. Grotesk wird es, wenn man jetzt damit vergleicht, dass man zum selben Zeitpunkt ein Bündnis mit den alten reaktionären Kräften des Kaiserreichs gewählt hat und im Endeffekt dann auch für ein Blutvergießen, nur eben dann auf linker Seite gesorgt hat. Wie gesagt, 1918 kam unerwartet. Jahrzehntelang hatte man es offiziell zumindest herbeigesehnt, manche auch tatsächlich. Im entscheidenden Moment war aber die sozialistische Bewegung und die Sozialdemokraten insbesondere absolut nicht gerüstet. Sie hatten keinen Plan, sie waren gespalten, wie wir schon gehört haben, in MSPD, USPD. Und im Endeffekt haben sie sich damals selbst, standen sie vor der Wahl, ob sie eben eine Art von Räteherrschaft, eine Art von direkter Demokratie eingehen wollen, mit der Folge, was man befürchtete, einem wahrscheinlichen Bürgerkrieg, weil die konservativen und monarchistischen Kreise waren alles andere als geschlagen zu diesem Zeitpunkt. Und, das muss man auch dazu sagen, man rechnete fest mit einer Invasion der alliierten Truppen in so einem Fall. Wenn wir auf das Beispiel Russland schauen, dann sehen wir, da ist es ja tatsächlich passiert. Und vieles, was sozusagen dann auch später in Russland und der späteren Sowjetunion schiefgelaufen ist, ist damit begründet, dass diese Staatsgründung mit einem direkten Bürgerkrieg, der parallel noch mit einer internationalen Invasion begonnen hat, ist letztlich hängt auch damit zusammen, dass viele Dinge dann deswegen auch so falsch gelaufen sind dort. Die andere Wahl, die sie hatten, das war letztlich die, die sie getroffen haben, ein Bündnis auf der einen Seite mit den bürgerlichen Kräften, mit dem neu entstehenden, mit dem Zentrum und den neu entstehenden liberalen Parteien und, das ist das viel, viel Schlimmere, mit den reaktionären Kräften, mit den Freikorps, mit letztlich den Gruppen, aus denen sich später die Nationalsozialisten und die Rechtskonservativen, die sie eben ins Amt gehoben haben, dass sie letztlich mit denen ein Bündnis eingegangen sind. Diese Wahl hieß auch Blutvergießen und das nicht zu knapp. Es ist letztlich ein schwieriger Streit, darüber zu reden, was mehr Blutvergießen bedeutet hat, der Weg, der sozusagen in Russland gewählt wurde oder der, der in Deutschland gewählt wurde. Die Folgen waren in jedem Falle fatal für die Zukunft. Denn ich sage mal, in den ersten Momenten natürlich gab es dann, als sozusagen die etwas Beruhigung eingetreten ist, eine Form von Republik erstmalig in Deutschland. Es gab die Möglichkeit, den Sozialstaat deutlich auszubauen. Man konnte einiges anderes machen. Aber eins haben die Sozialdemokraten an dem Punkt tatsächlich verpasst. Sie haben verpasst, die reale Machtverteilung im Staat zu ändern. Sie haben die Vermögensverteilung komplett unangetastet gelassen. Sie haben den Adligen, die, wie man sich denken kann, ziemlich pisst waren danach, hat man im Endeffekt ihre Reichtümer gelassen. Man hat die reaktionären Kräfte in der Polizei, in der Verwaltung und auch im Militär an der Macht gelassen. Und als die kapitalistischen Krisen dann wieder aufkamen, das heißt erst die Inflation, später die Weltwirtschaftskrise, im Endeffekt wurde es dann wieder kritisch. Und man schwankte dann in dieser Zeit, auch wieder hier eine Analogie zu heutigen Zeiten, zwischen großen Koalitionen, Kooperationen mit den bürgerlichen Kräften und dann wieder auf der anderen Seite mit den eigenen Werten und den Sozialkürzungen, die man damals gemacht hat, in der Hoffnung, dass dann irgendwie die Wirtschaft wieder ansteigt. Und im Endeffekt gab es gleichzeitig das Zerwürfnis, was natürlich direkte Folge dieser Entscheidung nach dem Ersten Weltkrieg war, die letztlich unüberbrückbar ist nach diesen Bluttaten von damals. Und das darf man an dem Punkt leider auch nicht vergessen, die KPD hatte natürlich die klare Order aus Moskau, dass Sozialdemokraten Sozialfaschisten sind, was, ich sag mal, eine gemeinsame Front gegen die NSDAP nicht unbedingt erleichtert hat. Und, jetzt sprichst du aber von der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Ja, genau. Mittlerweile sind wir schon in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Also tatsächlich, diese Auswirkungen, die diese Entscheidung von damals hatten, haben sich dann im Endeffekt bis zum Ende der Weimarer Republik und letztlich auch haben damit schon 1918 eigentlich den Virus eingepflanzt, der am Ende die Weimarer Republik zerstört hat. Ich versuche, wie gesagt, ein paar Sachen, die ihr schon gesagt habt, möchte ich nicht nochmal extra ein zweites Mal sagen, aber wo ich dann gerne nochmal den Sprung machen würde in das Jahr 2018, beziehungsweise die Hinwirkung auf den heutigen Tag, da gibt es auf der einen Seite die endgültige Hinwendung der SPD zum Neoliberalismus und die Hartz-Gesetze 2002. Man kann dann den Beginn der Ära Merkel und der ersten GroKo 2005 nennen. Am 17. Juni die Gründung der Linkspartei, wo ja auch nicht unbedeutende Teile von ehemaligen SPDlern, ehemaligen Anhängern des linken Flügels, auch Gewerkschaftern, daran beteiligt waren. Und eben andere linke Kräfte, die bisher gar keine Anknüpfungspunkte im politischen Umfeld hatten. Dann August 2007 der endgültige Ausbruch der Weltfinanzkrise und 2013 dann die Gründung der AfD. Noch ein paar Sätze vielleicht. Jetzt im letzten Monat, Oktober, sagte Alexander Gauland in der FAZ, nach der Finanzkrise hätte Elitenkritik von links oder rechts kommen können. Und wir alle wissen, wo diese Kritik herkam. Von den etablierten Parteien, vor allem der SPD, sieht man sich heute selbst als Teil der Elite. Man kritisiert zwar den neoliberalen Grundkonsens, ohne ihn aber wirklich in Frage zu stellen. Man möchte ihn etwas abmildern. Ebenso die ehemaligen, ich nenne sie mal Spontis, Steinewerfer, Kommunisten, 68er, die Grünen, die eigentlich mal wirklich als linke Partei begonnen haben, die sich jetzt selbst immer mehr zu einer bürgerlichen Partei entwickeln. Ich habe jetzt in der Presse mit Erstaunen festgestellt, dass die Parteichefin der Linken diesem Weg folgen möchte und um die grünen Wähler kämpfen möchte, in dieses Milieu einsteigen möchte, wo ich mich dann frage, wer kümmert sich dann um die Leute, die prekär sind oder Nichtwähler sind. Und die politische Linke in Deutschland ist ebenso wie vor 100 Jahren, wie schon 1918, im Jahr 2018 immer noch gespalten, kämpft gegeneinander, wenn nicht sogar untereinander in den eigenen Parteien. Es gibt daneben noch linke Gruppierungen, die gar keine Bündnispartner innerhalb der Politik sehen, sondern, wie gesagt, eigentlich nur noch ihren eigenen Kampf führen. Ja, danke. Statt sich eigentlich gegen den Kapitalismus zu stellen, gegen die damit verbundene Ausbeutung, gegen die Ausgrenzung von Millionen Menschen und den Platz, den die Linken und Progressiven in Deutschland den sie freilassen, den nutzen die Rechtspopulisten, die neuen, modernen, verkleideten Faschisten. Und das, was ich mir wünsche für die Zukunft, dass letztlich die Lehren aus 1918 sein sollten, dass wir, ich sag mal, als eher progressiv links eingestellte Menschen einen gemeinsamen Gesellschaftsentwurf entwickeln müssen, der attraktiver ist als die selbstgewählte freiwillige Unterwerfung unter das jetzige kapitalistische System. Aus meiner Sicht muss das eine Kooperation und Koordinierung sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass in einer heute viel gespalten, auch ähnlich gespalten wie damals gespaltenen und fragmentierten Gesellschaft vielleicht sogar besser mehrere Parteien, mehr NGOs, Gewerkschaften, Initiativen vielleicht sogar einen höheren Grad an Repräsentativität erreichen können, als das eine große irgendwie links geaderte oder zwei große Parteien könnten. Wichtig ist für mich vor allen Dingen, dass man sich im Grundsatz einig ist, dass man die Gesellschaft verändern möchte, den neoliberalen Grundkonsens, der heute in dieser Gesellschaft herrscht, dass man den beenden möchte, dass man Reichtum umverteilt, Frieden, Abrüstung, Schutz der Umwelt, Pluralität in der Gesellschaft und Gleichberechtigung ermöglicht. Und dafür denke ich, dass wir kooperieren müssen, dass wir koordiniert für Ideen werben müssen und das vielleicht auch ein Stück weit populärer, als das in der Linken heute üblich ist. Weil ein Stichwort, was ich mir vorhin beim Zuhören mitgeschrieben habe, ist der Moment, als man festgestellt hat, dass die soziale Basis fehlt, weil das ist heute auch das Problem innerhalb der Linken. Und damit möchte ich schließen und freue mich dann, wenn wir vielleicht aufeinander antworten können bald und dann ein paar Diskussionsbeiträge hier aus dem Publikum hören. Ja, klasse. Dann dir auch erstmal vielen Dank, Lino. Wie schon angekündigt, würden wir das jetzt so machen. Jeder Referent geht nochmal auf, natürlich nicht alles, aber auf einzelne Statements der anderen Referenten ein. Dafür stehen 2 bis 4 Minuten zur Verfügung. Und dann würde ich die ganze Diskussion fürs Publikum öffnen. Möchtest du gerade wieder anfangen? Okay. Wunderbar. Ich glaube, ich würde zuerst auf das Schluss auf den Mangel eingehen und sagen, ich glaube, da sind wir uns gar nicht so uneinig, dass genau das, also das Problem der revolutionären Führung an der Stelle irgendwie, dass diese Spalterei da zum Problem wird. Und ob das eine Partei ist, weiß ich nicht. Ich würde da eben genau die Erkenntnis aus 1918 ziehen, dass sozusagen genau das eben gerade auch nochmal erwähnt, die Notwendigkeit einer sozialen Basis da ist und die eben für heute auch ein grundlegendes Problem für die radikale Linke darstellt, weil sie das nicht mehr hat so richtig, weil ihr die Kontakte fehlen, weil ihr die Bezüge fehlen. Wenn man das so kontrastieren will, könnte man sagen, diese Diskursverschiebung nach rechts, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat, funktioniert vor allem, weil die Rechte im Osten zum Beispiel eine soziale Basis hat, die ganz andere Möglichkeiten ermöglicht. Ich würde weiter sagen, ich bin mir gar nicht so sicher bei der These, ob 1918 so unerwartet war. Also ich meine, das Beispiel München zeigt, dass man da ganz gezielt darauf hingearbeiten konnte und das auch hingekriegt hat. Also es gab Leute, die wussten, was sie da tun und die das Interesse hatten, das zu machen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, der ist der Unterschied sozusagen, der in München hat, natürlich, das ist die USPD, das muss man immer wieder betonen, aber die haben es geschafft, sozusagen diesen ganzen Staat auszuhebeln, sind nicht wie in Berlin quasi in die Opposition gegangen, so, sondern hatten erstmal kurzzeitig die Macht und haben dann Fehler gemacht. Also da war auch noch ein anderes Möglichkeitsfenster da. So. Das Ergebnis davon ist, und das ist die Frage, wo ich dann aufstellen würde, wenn ich mir so die Geschichte der SPD historisch anschaue, dann würde ich irgendwie festhalten, immer wenn sie mit rechts gekuschelt hat, war sie danach irgendwie am Ende. Und das kann man für die letzten 100 Jahre wirklich symptomatisch durchziehen. So, du hast gerade selbst die Hartz-Beispiele gesehen, wo ist die SPD heute? Du hast die Asylkompromisse gesehen. Also da ist sozusagen, ich verstehe nicht, wie man darauf kommen kann, dass das irgendwie noch Teil einer linken Emanzipationsbewegung sein kann. Da sind 100 Jahre, die immer nur Verrat sind und immer selber sozusagen wie so eine Selbstkasteiung. So. Und das finde ich, glaube ich, extrem spannend, warum auch mal vielleicht noch zu hören, warum man dann noch in der SPD ist und glaubt, dass das sozusagen der Ort ist, an dem man solche Politik machen kann. So. Ich würde das nicht mehr sehen, vielleicht. Würde aber eben trotzdem stark machen, genau den gleichen Punkt, sozusagen diese sozialen Basis und dass man darüber reden müsste, was ist eigentlich Demokratie. Also das ist auch sozusagen für mich aus dem Beispiel München entnommen. Die SPD hat immer von Demokratie geredet. Für Leute wie die USPD oder Kurt Eisner war klar, es gibt es noch gar nicht. Das muss erst geschaffen werden. Das ist die Option. Also ist das überhaupt ein demokratischer Kompromiss? War der überhaupt in Aussicht oder war das nicht zum Beispiel schon eine Fehlannahme von Anfang an? Ja. Super. Vielen Dank. Ich fange mal mit der Bemerkung an. Man könnte sich ja auch fragen, ne, wie kommt es eigentlich, dass die Mehrheitssozialdemokratie in Deutschland in der Rätebewegung die Mehrheit hatte. Ich habe gesagt, da haben auch einige Tricks zu beigetragen. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, wird das verständlich. Es gibt da zwei verschiedene Strömungen, die dahinter stehen. Das eine sind die Parteimitglieder und wenn man heute lebt, darf man das, glaube ich, nicht unterschätzen, wie gewaltig die Bindungskraft war, ne, dieser Leute, Arbeiter, Arbeiterinnen, SPD-Parteimitglieder, die trotz, ne, des Burgfrieden, der Burgfriedenspolitik und der Zustimmung zum Kriegskrediten SPD-Anhänger geblieben sind und auch nach dem Krieg dann, ne, die Hoffnung hatten, so jetzt kommt die alte Größe der SPD wieder zurück, der Scheißkrieg ist vorbei. Und deshalb nicht daran gedacht hat, mit der SPD zu brechen. Dann gibt es aber eine andere Strömung, die auch typisch für so revolutionäre, also für den Ausbruch revolutionärer Massenbewegung, dass nämlich die neuen Leute, die sich zum ersten Mal sozusagen politisch betätigen mit der Rätebewegung, auch als erstes, wenn sie sich nach links bewegen politisch, auf die SPD stoßen. Weil die haben ja nicht im Kopf, so jetzt machen wir sozialistische Weltrevolution, sondern sie haben ja im Kopf, jetzt kann man allerlei Errungenschaften erkämpfen, Demokratie und so weiter. Das ist also typisch. Und das führt mich zu der zweiten Bemerkung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Unterschied der russischen Revolution 1917 und der deutschen ist die Frage der Zeit. Weil in der russischen Revolution, in der russischen Rätebewegung hatten ähnlich denkende politische Kräfte wie in Deutschland die Mehrheitssozialdemokratie am Anfang auch die überwältigende Mehrheit in den Räten, die überwältigende Mehrheit. Und die links davon gestanden hatten, war eine kleine Minderheit. Sie hatten aber Monate und Monate Zeit, wo auch in so einer revolutionären Situation ist die Aufmerksamkeit und die Aktivität der Leute viel größer als in normalen Zeiten. Sie lernen schnell, aber sie brauchen Zeit, sie brauchen neue Erfahrungen. Und dadurch dann das politische Kräfteverhältnis in den Räten geändert worden ist. Und als letzte Bemerkung dazu, weiß ich nicht, ob man sich darüber streiten will, über die Bezeichnung Partei. Damals war sicher die Rolle der Parteien noch sehr viel größer als heute und die Verankerung im Bewusstsein. Viele wollten auch einen Kartellcharakter der Räteorgane, ne, dass neben der direkten Wahl halt die großen Arbeiterorganisationen da vertreten waren. Aber was wichtig ist, wenn man das runterbricht, sage ich mal ganz weich, die Meinungsströmungen halt. Innerhalb der Räte ist es wichtig, welche Meinungsströmungen sich letztendlich durchsetzen. Und nur wenn diejenigen, die sich durchsetzen, die wirklich die Rätedemokratie sozusagen als Sprungbrett für die sozialistische Umgestaltung wollen, nur dann wird auch eine sozialistische Revolution möglich sein. Wenn sie in der Minderheit bleiben, dauernd überstimmt werden, dann wird das nicht gelingen. Und deshalb ist halt, ne, die Teilnahme an der politischen Meinungsbildung, der Aufbau von, sagen wir mal, wertfrei politischen Strukturen derjenigen mit revolutionären Überzeugungen halt sehr, sehr wichtig, lange bevor es zu solchen revolutionären Situationen kommt. Gut, dann auch dir erstmal vielen Dank und Lino. Ja, zuallererst, es gibt manchmal so die Chance für so ein Window of Opportunity, das hast du ja auch eben gerade erwähnt, sondern ein Moment, in dem ein gesellschaftlicher Umbruch möglich ist. Und der war tatsächlich im Jahr, in Russland war er eben 1917 und davor eben schon 1906. Und so ein Moment, in dem Moment muss man vorbereitet sein. Man muss dazu sagen, in Russland waren zwar sozialistische Bewegungen aktiv, aber die waren im Vergleich viel, viel schwächer, als das jetzt zum Beispiel Sozialdemokraten in Deutschland waren. Also von daher auch im Endeffekt dann innerhalb dieses Machtkampfes, als sich dann die Bolschewiken durchgesetzt hatten, hatten sie sozusagen einen viel weniger mächtigen Gegner, der eine viel weniger starke Repräsentanz innerhalb der Bevölkerung hatte. Das heißt, er war auch leichter zu schlagen. Und, das darf man auch nicht ganz vergessen, der Beginn dieser Revolution von Seiten der Bolschewiken wurde massiv durch das Deutsche Kaiserreich auch finanziert. Allein schon die Reise im verplombten Zug durch Deutschland aus der Schweiz bis über Finnland, mit dem Ziel, einen Kriegsgegner auszuschalten, das spielt auch durchaus eine Rolle. Also es gab zum Beispiel für jetzt keine Unterstützung in diesem Maße für die Vorgänge in Deutschland, jetzt zum Beispiel aus der Sowjetunion oder der beginnenden Sowjetunion, damals war es ja noch nicht so. Die zweite Sache, wenn man sozusagen diesen ständigen Rechtsstrahl der Sozialdemokratie verstehen möchte, muss man dazu immer sagen, ab dem Moment, wenn sie mit rechten Kräften oder konservativen bürgerlichen Kräften koaliert haben, ist der linke Flügel immer erstmal geflüchtet. Was natürlich dann dazu sorgt, dass der gesamte Diskurs innerhalb der Partei sich nach rechts verschiebt. Man sieht das jetzt, sag ich mal, in der neueren Geschichte ganz klar, in dem Moment, wo Oskar Lafontaine ausgetreten ist, viele Menschen eben komplett aus der SPD ausgetreten sind oder eben dann zur Linkspartei, das waren nicht nur Basismitglieder, sondern auch vor allen Dingen führende Kräfte. Und eine solche Schwächung, sowas kann ein Jahrzehnt in einer Partei für einen Umschwung sorgen. Bei der USPD haben wir, glaube ich, jetzt schon genug drüber gesprochen, dass sie letztlich aus der Partei geworfen wurden. Übrigens, Sozialdemokraten haben ihre Jugendorganisation auch nochmal in den 30er Jahren, als die ihnen selbst zu revolutionär wurde, haben sie die einfach mal geschlossen und die Leute rausgedrängt. Unter denen war dann zum Beispiel auch Willy Brandt dabei. Der übrigens der einzige wahrscheinlich wirkliche Sozialist ist, der es geschafft hat, mal an die Spitze der SPD zu kommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und seinen Siegeszug kann man eigentlich nicht verstehen ohne die 68er-Revolution. Denn in dieser Zeit hat sozusagen Teile der Studentenbewegung haben entschieden, den Weg durch die Institutionen zu wählen und damit auch in zu Hunderttausenden der SPD beizutreten und haben damit im Endeffekt zu einem Linksruck innerhalb der Sozialdemokratie auch geführt. Wie gesagt, so jemand hätte sich niemals halten können, nicht mal mehr ein halbes Jahr und als Kanzler schon erst recht nicht, ohne diesen Zustrom von linken jungen Menschen. Weil die Frage an mich kam, wieso man da überhaupt noch Politik machen kann. Manchmal frage ich mich das auch, ganz offen. Man muss aber dazu sagen, man hat jetzt zum Beispiel diese Umfrage wegen der GroKo gesehen, die Zahl der Menschen, die innerhalb der SPD dagegen gestimmt haben, das sind mengenmäßig immer noch mehr als in allen anderen sozialistischen oder sozialdemokratischen oder linken Gruppierungen außerhalb der Sozialdemokratie. Diese Zahl an Menschen ist tatsächlich verwurzelt innerhalb der Gesellschaft, versucht sich zu engagieren, engagiert sich auch auf kommunaler Ebene erfolgreich. Also das ist ein Potenzial, was man, wenn man denn an der Spitze ein paar ordentliche Leute hätte und vielleicht auch mal ein paar Bündnispartner innerhalb der Gesellschaft, mit denen man sich nicht nur wechselseitig beschimpft, durchaus mobilisiert werden könnten, um eine Gesellschaft langfristig zu verändern. Und vielleicht noch eine letzte Sache, wenn ich jetzt sehe, wo irgendwo neue Bewegungen entstehen in anderen Ländern, da sind das nicht mehr allein Parteien, sondern sind stets gesellschaftliche Gruppierungen damit involviert, die vor Ort sind, die sich für andere Themen einsetzen, die dann anfangen, ein Netzwerk zu bilden und dann auch irgendwo im politischen Spektrum einen Vertreter wählen, wo das Entscheidende aber ist, dass sie in der Gesellschaft vernetzt sind. Und ich glaube, dass darin eine ganz große Zukunft liegt, weil die Gesellschaft hat sich verändert und die langweilige Parteienlandschaft mit irgendwie ihren Ritualen, die funktioniert nicht mehr. Damit wird man heute eine Revolution modernen Typus nicht mehr hinbekommen. Ich glaube, auch damals hätte man sie so nicht hinbekommen. Okay. Dann erstmal vielen Dank an alle Sprecher. Wie gesagt, ich würde jetzt die Diskussion öffnen, Fragen, Anmerkungen ins Publikum geben und dabei so vorgehen, dass eine drankommt und dann darauf geantwortet werden kann. Ja. Ich möchte so ein bisschen auf diese ominöse soziale Basis zu sprechen kommen. Ihr wart euch ja alle drei einig, dass das irgendwie heute auf jeden Fall nicht mehr gegeben ist, dass die Linke eben keine soziale Basis hat, egal welche Schattierung. Dann wurde angesprochen, dass die KPD 1919 eben die soziale Basis auch nicht hatte. Meine Frage wäre so ein bisschen angehen, was bedeutet eigentlich für euch soziale Basis? Warum hatte die SPD 1918 diese soziale Basis? Und was würde es heute bedeuten, diese soziale Basis aufzubauen? Also was machen eure konkreten Gruppierungen dazu, diese soziale Basis, glaube ich, ein bisschen mehr, oder so hat es sich geklungen, als nur um Wählerstimmen zu werben. Was bedeutet das genau für euch, heute einerseits soziale Basis aufzubauen? Was hat die SPD gemacht, dass die 1918 eben die soziale Basis hatte und die KPD nicht? Gut. Hat jemand Präferenzen? Wer möchte dazu was sagen? Aber ja, bitte. Also, naja, die SPD hat halt eine längere Geschichte. Die Gewerkschaften waren fest in ihrer Hand. Also, sie hat, das hat Manuel, glaube ich, ja auch schon gesagt, dass es eine hohe Identifikation damit gab. Das ist, glaube ich, schon nochmal ganz, ganz entscheidend. Während die USPD und der Spartakusbund und die KPD quasi sich ja nochmal irgendwie organisatorisch neu aufstellen mussten. Also, ich glaube, das macht schon einen entscheidenden Unterschied aus. So. Und das macht auch einen Unterschied aus im Bewusstsein der Leute, in der Verankerung. Das sieht man ja dann, dass das zum Beispiel die KPD in den 20ern über unterschiedlichste Vereine, Arbeitersportvereine etc. nachholt. So. Also genau dieses Ding. Ich kann da nicht so richtig für uns als Gruppe sprechen, ich kann da vor allem für mich sprechen natürlich. Erstmal, ich würde darunter verstehen, dass wenn man so auf die letzten 20 Jahre jetzt wiederum der vor allem radikalen Linken, aus der ich ja irgendwie komme, schaut, dann ist es ganz oft so, dass es so eine postautonome Trennung zwischen Privatem und Politischem gegeben hat, indem man so dieses Politische oft im Alltag abgegeben hat, oft an der Haustür einfach auch abgegeben hat, da war man dann irgendwer anders so und dadurch auch gar keinen Kontakt mehr hatte zu Leuten, teilweise in seinem Haus oder der Arbeit oder so, die überhaupt nicht wussten, was man macht. Also man ist da auch nicht so richtig dazu gestanden. Und ich glaube, und das ist bei uns dann als Gruppe doch wieder anders, auch deswegen ja auch teilweise diese Umbenennung damals, dass das uns bewusst geworden ist, dass es eben nicht einen Sinn macht, so Politik von der Seitenlinie zu machen, sondern wir haben damals in dieser Umbenennung geschrieben, ins Handgemenge zu gehen. Wir haben jetzt einen Laden eröffnet, weil wir genau diese Kontakte sozusagen wieder brauchen, weil wir wieder Menschen anders ansprechen müssen, vor allem die radikale Linke, also der eher postautonome Teil, verfügt nicht über solche Räume, verfügt oft nicht über Räume, in die Eltern mit Kindern können, etc. Also das merkt man auch, das merken wir jetzt auch in der Praxis so. Und das ist, glaube ich, so ein Randtasten. Und ich glaube, da muss einfach viel geschaffen werden. Das meint so ein bisschen soziale Basis, also wieder in Wohnviertel an Orten, also da, wo man Menschen trifft, sozusagen, wieder Zugriff zu bekommen, um eben nicht nur diese Diskurslogik, die die letzten 20 Jahre bestimmt hat, zu fahren, die irgendwie so völlig von außen gemacht wurde und die, wenn wir ehrlich sind, irgendwie die Rechten bestimmt haben und nicht wir so, auch wenn wir das immer probiert haben. Also so, ich meine, was uns ganz Bündnis nämlich drin war, hat jahrelang so IMK-Konferenzen gemacht. Das ist extrem schwierig, das jemand irgendwie praktisch zu erklären, was man da eigentlich gemacht hat. So, ne? Und da kriegt man den Kontakt auch nicht. Da ist ganz oft dann so eine Anti-Bewegung da. Und ich glaube, das ist so der Move, der klarer ist. Und genau da würde ich sagen, das ist das, was wir aus so Beispielen wie 1918 eben massiv lernen können. Dass das wieder aufgebaut werden muss, wieder da sein muss. Da gibt es natürlich auch historisch bedingt durch den ersten riesigen Cut. So. Also ich hätte auch ein paar Antworten. Also einmal soziale Basis von damals, ganz klar, Gewerkschaften, sie haben die Arbeiterwohlfahrt, die war damals noch integraler Parteiapparat, Organisationen, die jeden einzelnen Lebensbereich begründet haben. Also wirklich alles, was man machen konnte. Man konnte sich ausschließlich in sozialdemokratischen Organisationen bewegen, ohne eigentlich irgendwo anders auch nur einkaufen zu gehen. Also tatsächlich alles war, man konnte sozusagen eine parallelsozialdemokratische Gesellschaft. Und das darf man nicht vergessen, aufgrund der Verbotszeit gab es Untergrundorganisationen. Es gab Verbindungsnetzwerke, also die waren damals noch aktiv. Das heißt, man konnte relativ schnell auch Informationen übertragen, konnte sofort irgendwie vor Ort etwas aufbauen oder vorbereiten. Und damit konnte keine andere Gruppierung zu dem Zeitpunkt ernsthaft oder langfristig konkurrieren. Was macht zum Beispiel die Sozialdemokratie heute in dieser Richtung oder versucht eine soziale Basis zu erlangen? Nichts. Absolut gar nichts. Auf kommunaler Ebene ja, da versuchen sie das und machen das auch teilweise nicht unerfolgreich, aber auf der Bundesspitze gibt es keinerlei Versuche dazu. Im Gegenteil, man versucht sogar noch, ich sag mal zum Beispiel prekär Beschäftigte, möglichst weit von sich wegzuhalten. Also das ist meine eigene Beobachtung, wenn man so die letzten Wahlkampf so anschaut, Angebote für, ich sag mal, Menschen mit geringeren Einkommen, null. Angebote an Menschen, ich sag mal, unter 40, nichts. Man hatte wirklich nichts zu bieten. Das ist brutal, das so zu sagen, aber ich kriege es in den Wahlkämpfen immer wieder entgegengeworfen, deswegen kann ich das auch so salopp sagen und mein Ziel ist ganz offen auch, dass sich die politische Führung der Sozialdemokratie komplett ändert, weil mit diesem Kurs, den Simon fährt, wird sie nicht mehr lange existieren. Vielleicht muss sie tatsächlich aus dem Bundestag fliegen, wie das bei der FDP passiert ist, bis sie sich wieder an ihre Kernwähler, die besonders Reichen, rangetastet haben. Was es ansonsten gibt, es gibt diese Idee mit dem Aufstehen, was nicht uninteressant ist, aber man muss abwarten, wie das sich entwickelt und ob das in eine linke Richtung geht oder eben nicht. Und für mich eben ganz wichtig, dieser Netzwerkcharakter, dass man nicht mehr versucht, mit einer Gruppierung die gesamte Gesellschaft zu erobern, sondern dass viele Gruppierungen an einzelnen Themengebieten arbeiten, dann aber vernetzt und gemeinsam versuchen, die Gesellschaft im Gesamten zu verändern. Dieser Netzwerkcharakter, das ist das Interessante, worum es sozusagen geht. Das machen die erfolgreichen linken Bewegungen in anderen Ländern und, das muss man leider an dieser Stelle auch sagen, das machen die Rechten erfolgreich hier in Deutschland. Und zwar verdammt erfolgreich. Die bestimmen die gesamte Agenda im Moment, obwohl sie keine besonders hohen Geldvorräte haben, außer jetzt aus der Schweiz teilweise. Obwohl sie eigentlich keine so guten Kontakte in die Medien haben, schaffen sie es über soziale Netzwerke und über die Vernetzung mit den Rechtsradikalen, wie gesagt, den gesamten Diskurs zu bestimmen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht der Meinung ist, dass ihre Ansätze richtig sind. Also ich glaube, man kann diese beiden Ideen verknüpfen, ne? Die Erinnerung an die sozialdemokratische Gegenwelt von früher, die es ja nicht mehr gibt, und die vergleichsweise Strömung und vergleichsweise bescheidene Dimension auch nicht einfach ersetzen können. Und die Idee, wie hieß das, ins Getümmel gehen und nicht von der Seitenlinie aus zugucken. Also gut, meine Optik ist natürlich ein bisschen anders. Ich frage mich nicht, wie man die SPD regenerieren kann, aber zum Beispiel ist ja auch eine sehr bedrängende Frage, ne, wieso die AfD hauptsächlich im Aufschwung ist, wahlpolitisch im Aufschwung ist und nicht zum Beispiel die Partei Die Linke. So, wir haben ja auch Mitglieder der Partei Die Linken. Da wir in Hessen sind, sage ich mal ein Beispiel von der Arbeit unserer Genossinnen und Genossen in Kassel. In Kassel war das Wahlergebnis der Linken ziemlich gut. Also besser als im Landesdurchschnitt und die AfD hatte auch weniger Stimmen als die Partei Die Linke in Kassel. Und jetzt hatte ja die Partei Die Linke in Hessen als Slogan mehr für die Mehrheit, also mehr für die Mehrheit der Bevölkerung. Und die Kandidatin Kassel-Ost, eine Genossin von uns, die auch in der Partei Die Linke arbeitet, unter anderem, hatte für sich selber sozusagen für ihre Kampagne die Ergänzung gewählt, Mut zu Widerstand. So. Diese Leute, zwar in bescheidenem Maße, doch mit einem ziemlich großen Aktionsradius und Engagement, die machen so einen Stadtteilladen, wie du gesagt hast, in roter, schlag mich tot, rote Ecke heißt der, also mit TH, ne? Wodurch sie sehr, sehr viel in Kontakt mit den normalen Leuten in diesem Viertel kommt. Sie machen mit bei sozialen Bewegungen, Mieterinitiativen und tralala. Sie mischen sich ein in der Partei Die Linke. Sie machen Bildungsarbeit. So ist eine relativ vielfältige Tätigkeit. Und da sieht man so im Kleinen ein bisschen, ne, sieht man so ein Milieu entstehen, ne, wo auch normale Leute sich bewegen und Linke zusammen ein kulturell-politisches Leben entwickeln wollen. Aber so ein bisschen etwas wieder auf andere Art natürlich entsteht, wie das früher war in der Arbeiterbewegung. Gut, auch hier erstmal wieder vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, bitte. Die Frage im Titel der Veranstaltung war ja, welche Revolution in Deutschland gegenüber auf die internationalen Implikationen zu sprechen kommen. Ich habe es alle drei so ein bisschen angerissen, aber nie wirklich so ausgeführt. Einerseits in dieser Achse Moskau, Budapest, München, dann die russische Revolution als positives Beispiel oder als eben letzten Beitrag. Genau, meine Frage wäre dann also quasi, wie hätte es dazu kommen können, dass quasi in Deutschland, mit Deutschland sich so eine Bewegung fortsetzt, eine revolutionäre Bewegung, die auch quasi breiter international aufgestellt worden wäre, oder war es tatsächlich so, dass in der Vorbereitung, Anfangsphase vom Ersten Weltkrieg dieser Internationalismus komplett auseinandergebrochen ist, und dann als zweiten Teil eigentlich diese Sache mit der Kritik von Rosa Luxemburg an der Revolution in Russland, dann darauf schließend auch vielleicht auf die Gegenwart, wie geht man damit um, wenn man in internationalen Vergleich unterschiedliche Analysen von der Problematik hat, also mit Kapitalismus oder wie man den am besten aushebeln kann. Ja, solche Sachen, wie man damit umgeht und wie man sich trotzdem international organisieren kann, auch über solche Widersprüche hinweg. Da würde ich vor allem gern von dem Genossen von Kritik und Praxis hören, wie das denn zum Beispiel bei Beyond Europe so läuft, oder? Ja, bitte. Naja, also für München, glaube ich, erstmal kurz gilt, dass das sind vor allem Telegramme und Funksprüche, die dann irgendwann über Budapest laufen für die unterschiedlichen Phasen. Effektiv bleibt das sehr isoliert. Also so, man hat da kaum Kontakt. Später, als man den sucht, als Lenin dann auch antwortet, sozusagen in der KPD-geführten Räteregierung, ist München eigentlich schon nur noch München. Also da ist es nicht mehr Bayern. So. Also das ist so ein bisschen das Problem. Für Kurt Eisner ist es nochmal ein anderes Bild. Die beziehen sich schon darauf. Für ihn ist aber klar, dass was er macht, ist sozusagen Abwehr des Bolschewismus. Das will er nicht so. Er wirft auch Lenin ganz bewusst vor, oder wirft Lenin vor, dass mit dem Frieden mit dem Deutschen Reich die Revolution in Deutschland abgesägt wurde. Also er macht das sozusagen, hat sozusagen eine negative Lesart dieses Friedensvertrages so. Also da sind schon Unterschiede da, da ist auch eine Kritik da. Wie genau das einzuordnen ist, das ist extrem schwierig für München, weil das Bild, das da vom Bolschewismus gezeichnet wird, so viele Infos gab es einfach nicht. Also da gibt es eher so Schreckensbilder. Russische Kriegsgefangene sind beispielsweise nach der Revolution erschossen worden, einfach weil man gedacht hat, das sind Russen, die haben mitgemacht. So, das stimmt überhaupt nicht, sind einfach nur trotzdem niedergemäht worden. Also gleichzeitig hat diese Achse, die ich erwähnt habe, ich glaube, bei den Komintern eine Rolle gespielt als Strategieplanung, und auch in München hatte man dann die Hoffnung, aber da war eigentlich schon klar, das wird nichts werden, so, weil München schon fast eingekesselt war. Zur letzten Frage zu Beyond Europe. Wie das läuft. Ich meine, das ist ja so eine, für uns eine Erfahrung, die wir vor allem durch diese Blockupy-Prozesse gemacht haben, dass wir dadurch ganz viele internationale Kontakte aufgebaut haben, die sich ja auch diese Politikänderungen so ein bisschen beschleunigt oder herbeigeführt haben, weil man viele Kontakte dahin hatte. Effektiv muss ich fairerweise sagen, fehlen da auch ganz oft einfach die Mittel. Also da merkt man so, wie schwierig das ist mit dann doch oftmals sehr prekären Verhältnissen, und je nachdem, in welches grüßengeschüttelte Land wir schauen, desto schlimmer wird es für die Leute, solche Sachen zu machen. Ich meine, wir haben da regelmäßige Treffen, wir haben regelmäßige Kontakte, man versucht was zu machen, aber auch das unterliegt extrem vielen Schwankungen. So. Also beispielsweise bis vor 3 Jahren gab es extrem viele Genossinnen und Genossen, die sehr, sehr oft in Griechenland waren. Das ist gerade deutlich weniger geworden. So. Und auch die haben viel weniger Zeit, einfach weil sie noch prekärer sind. Also, oder noch ihr Leben noch prekärer stattfindet. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Da fehlt uns, und das schließt wahrscheinlich auch an das davor wieder an, da fehlt uns einfach extrem viel Infrastruktur. Also da fehlt uns extrem viel Infrastruktur, wenn man vergleicht, wie transnational agierendes Kapital quasi das machen kann. So, ne? Wir haben keine simultanen Dolmetscherinnen größtenteils. So, wir haben nicht diese Möglichkeit, permanent irgendwo Konferenzen abzuhalten. So, wenn wir das machen, müssen wir ganz oft Leuten Flüge bezahlen, damit das irgendwie funktioniert. So, und zwar nicht nur den von hier, sondern, also das ist, glaube ich, schon, das wäre extrem wichtig, so zu arbeiten und vielmehr auch so zu denken, meiner Wahrnehmung. Aber das die Realität hinkt da so hinter dran vielleicht. Ich meinte auch eher noch auf der quasi Diskussionsebene, also wie man mit auf sehr viele Unterschiede in der Analyse gibt und wie man die irgendwie überbrückt oder wie das. Gibt es, glaube ich, würde ich sagen. Ich könnte jetzt nicht so wirklich, also mir fällt jetzt nicht so ein richtiges Detail an, aber es gibt einen Grund, dass Beyond Europe nur den Gründungstext geschrieben hat. Jetzt kommt ein zweiter, der ist gerade fertig so, aber das hat schon Gründe, so, dass man da das nicht macht. Und da gibt es auch völlig unterschiedliche Antworten. Unsere Genossinnen in Großbritannien sind zum Teil gerade, die haben so einen Prozess, dass sie zum Beispiel massiv bei Labour eintreten, weil sie sagen, das geht irgendwann zugrunde, da können wir Leute machen. Das finden die griechischen Genossinnen eher nicht so toll, logischerweise, weil die einfach eine sehr anti-autoritäre Parteilinie haben. So. Also da sind schon Unterschiede da. Das ist extrem schwierig, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, glaube ich. Okay, soll ich? Also zu den drei Punkten kurz, Weltrevolution und Rosa Luxemburg und sich international organisieren. Zum ersten Punkt nur die Bemerkung, man sollte auf keinen Fall unterschätzen, wie wichtig diese Ausrichtung auf die internationale Revolution für die damalige bolschewistische Führung war. Ne? Sie haben das ausdrücklich gesagt, ne, man findet die Zeit von allen führenden Leuten damals, sie glaubten sich verloren, wenn das nicht klappen würde. Das war sonnenklar. Dann die zweite Bemerkung, Rosa Luxemburg. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, es ist ganz furchtbar, ne, auch die Komplizenschaft der damaligen SPD-Führung bei der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und anderen, aber es sind die beiden bekanntesten. So. Und ist die Linke, ne? Es gab ja die Zimmerwalder Linke, also die sich aufgelehnt haben gegen die Unterstützung der eigenen Imperialisten und die Idee ins Auge gefasst haben, wieder eine neue Internationale aufzubauen. Man darf das nicht so sehr sich im Licht danach, ne, der Bürokratisierung des Stalinismus, wie diese Leute getickt haben. Die hatten alle ihren eigenen Kopf, die waren alle kritisch, haben selbstständig gedacht, haben sich gestritten. Rosa Luxemburg hat den Text, auf den du angespielt hast, im Gefängnis geschrieben. Sie hat im selben Text auch gesagt, wie sehr sie die Initiative der russischen Genossen, ne, die sich ausgewählt hat, bewundert hat. Und eine Sache kann man sicher sagen, das war nicht nur ein schwerer Schlag für die deutsche Revolution, Rosa Luxemburg abmurksen zu lassen, sondern eben auch für die Internationale. Das wäre sicher sehr befruchtend gewesen, wenn Rosa Luxemburg die Möglichkeit gehabt hätte, an den ersten Weltkongressen 1922 der kommunistischen Internationale teilzunehmen. Und drittens zur Frage des Internationalismus. Ich bin ja seit 1972 in der Vierten Internationale, das ist eine kleine Strömung, die ist aber nicht vollkommen sinnlos, also es ist nicht so eine Organisation, wie es ja auch gibt. Die Banane ist, weil die Leute sich nur treffen, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, wie recht man hat, weil Trotzki im Grunde schon alles gesagt hatte und so, sondern es ist wirklich bei aller Bescheidenheit, es sind lebendige Diskussionen und wenn ich das auf den Punkt bringen soll, was ich immer davon hatte, und da habt ihr wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen, Platypus und ihr in euren Strömungen, es ist ein Riesenunterschied, ob man routinemäßig mit Genossinnen und Genossen anderer Kontinente, Asien, Afrika, Lateinamerika, keine Ahnung, diskutiert und sich auseinandersetzt, weil man eben nicht nur den Blick als deutscher Linker auf die Welt hat, ne, sondern man hat einen Blick als Linker, im internationalen Sinne auch auf Deutschland. Das halte ich für ganz wichtig, weil man sonst ziemlich borniert wird im Laufe der Jahrzehnte. Ganz kurz zur Situation damals. Ich muss ganz offen sagen, die Idee der Internationalen wurde mit dem Krieg und letztlich der Aufkündigung der Solidarität auch der Sozialisten untereinander, der wurde ein unglaublich schwerer Schlag versetzt, von dem sie sich eigentlich kaum erholt hat, eigentlich bis heute nicht. Der zweite Schritt war natürlich, die Morde hast du ja schon, erwähnt, aber dann auch die Spaltung der Internationalen in eben sozialistische, kommunistische, sozialdemokratische Gruppierungen, Und danach eben der real existierende Sozialismus mit dem Sozialismus in einem Land, der dann sozusagen entweder man folgt diesem Weg oder man hatte im Endeffekt konnte keine Rolle bei dieser Form der internationalen Spielen. Hätte es in Deutschland geklappt, hätten wir eine ganz andere Situation gehabt. Dann hätten wir das am stärksten industrialisierte Land Europas, eine große Wirtschaftsmacht, in der sozusagen das erfolgreich gewesen wäre. Das hätte höchstwahrscheinlich tatsächlich eine Auswirkung gehabt auf viele andere Bewegungen weltweit. Stattdessen gab es dann die Achse Mussolini, Hitler. Man darf ja nicht vergessen, Hitler hat viele Sachen sich von Mussolini abgeschaut und nicht andersherum. Franco danach und die ganzen Freunde auf den Balkan und so weiter und so fort. Also von daher, die Rechten haben dann sozusagen sich ihre eigene Internationale mit den fatalen Folgen für die ganze Welt gebildet. Heute danach die Globalisierung und die Internationalisierung des Kapitals, eine Bewegung, der sich die Menschen plötzlich freiwillig unterordnen, zumindest in den westlichen Staaten und in China, was schon sehr, sehr erstaunlich ist. Heute dann ganz neu mit Trump, Le Pen oder Steve Bannon, wie sie sich anfangen zu organisieren international, und von der Linken kommt leider keine ähnlich schlagkräftige Bewegung bisher zustande. Die ehemals starke sozialistische Internationale der Sozialdemokraten, die ja durchaus Effekte hatte. Ich meine, denkt daran an die Revolution in Portugal oder in Spanien, als man dort letztlich unterstützt hat beim Transformationsprozess zu einer Demokratie, ist komplett tot. Die ist komplett verwelkt, ihre Anführer sind korrupt, die größeren europäischen Parteien sind ausgetreten, haben die Finanzierung beendet, haben eine progressive Allianz gegründet, die gar nichts macht, unter Sigmar Gabriels Ideenführung, aber dass da nichts rauskommt, war eigentlich klar. Das Einzige, was sich noch trifft, sind die sozialdemokratischen Jugenden, sowohl in Europa als auch weltweit, die durchaus noch interessant sind, wo noch eine gewisse Idee herkommt, aber die sind natürlich unterfinanziert. Vielleicht mal eine positive Sache zur Abwechslung. Es fehlt zwar noch die Idee, was man genau machen möchte, aber wir haben heute eine Weltsprache mit Englisch, die in fast allen Ländern von einem gewissen Prozentsatz gesprochen wird. Wir haben das Internet. Die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, sind viel, viel leichter. Es ist auch viel günstiger zu reisen. Es ist viel leichter, sich an zumindest in den etwas industrialisierten Staaten zu reisen. Die Mobilität über Grenzen zu kommen, ist viel, viel leichter. Also wenn wir es wirklich ernsthaft angehen würden, wäre es wesentlich leichter, voneinander zu lernen, miteinander zu kooperieren, als das früher der Fall war. Also von daher, wenn man sich dafür engagiert, sind die Chancen und sind die Möglichkeiten, die man mit relativ geringen Ressourcen erreichen kann, eigentlich mannigfaltig. Also es gibt große Möglichkeiten, was den Bereich angeht. Wie gesagt, wenn diese widerwärtigen Rechten das können, warum sollten wir das denn nicht können? Also jetzt mal im Ernst, so attraktiv ist deren Ideologie eigentlich nicht. Ja, bitte. Ja, mich würde nochmal so ein bisschen die Frage Richtung Revolution interessieren. Also was ist eine revolutionäre Situation? Also was zeichnet die vielleicht aus? Keine Ahnung, vielleicht mal so als These, zeichnet so eine Situation aus, dass die Beherrschten nicht mehr wollen und dass die Herrschenden nicht mehr können? Oder was ist überhaupt irgendwie, woran erkenne ich überhaupt, dass man vielleicht eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung herbeiführen kann in einer bestimmten Situation? Und was brauchen wir dann? Da fand ich, haben wir sehr unterschiedliche Antworten so ein bisschen angedeutet. Also du, Lino, redest ein bisschen von Netzwerken. Was ist die Aufgabe in so einer Situation dann von diesem Netzwerk? Oder wie soll sowas vonstatten gehen? Vielleicht könnt ihr da einfach noch mal ein bisschen was zu sagen, weil die spannende Frage ist ja, wird es irgendwann wieder eine Revolution geben? Und wenn ja, wie können wir sie gewinnen? Also ich würde vielleicht damit anfangen, dass Gesellschaften werden von verschiedenen Sachen zusammengehalten. Vor allen Dingen ist das mal in der Regel eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Anzahl von Menschen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel für ein System, was zusammengebrochen ist. Da war in der Sowjetunion, gab es auf der einen Seite die Parteifunktionäre, es gab eine Armeeführung, es gab gewisse Stützen der Macht, die zusammengehalten haben. Ab dem Zeitpunkt, wo kein Wachstum mehr dort erzeugt werden konnte, wo der Wohlstand zurückgegangen ist, wo Tschernobyl ein Beispiel ist, wo man 10% des Haushalts dafür aufwenden musste, Nahrungsmittel aus dem Erzfeind USA zu importieren, als man dann bei Streiks angefangen hat, auf die eigenen Arbeiter zu schießen, da begannen diese Fundamente der Macht zu wackeln. Das heißt, die Leute, die es grundsätzlich unterstützt haben, dieses System, haben angefangen daran zu zweifeln. Und in dem Moment, als Gorbatschow dann die andere Stütze der Macht, die Armee, die Geheimdienste, letztlich entmachten wollte, ist dieses System ja zusammengebrochen. Erst in einem Putsch gegen ihn und danach letztlich in einem, muss man sagen, dann kapitalistischen Gegenputsch, der dann das System relativ schnell beseitigt hat. Eine andere revolutionäre Situation, die relativ nahe liegt, ist eben in Deutschland die Situation, als die DDR letztlich zusammengebrochen ist. Der entscheidende Punkt ist, wenn die bestehende Ordnung von den Leuten, die sie bisher unterstützt haben, nicht mehr geschlossen unterstützt wird. In diesem Moment beginnt so etwas zu wackeln. Die am ehesten noch revolutionär, oder sagen wir, wo so ein Windows sich geöffnet hat, war der Moment mit der Finanzkrise und den großen Verwerfungen, die dadurch entstanden sind. Nehmen wir mal jetzt Syriza oder Podemos oder auch Corbyn sind späte Antworten darauf. In Deutschland leider halt AfD oder in Frankreich Le Pen sind auch Antworten, die darauf passiert sind. So entstehen gesellschaftliche Umbrüche. Die können größer sein, die können kleiner sein. Sie können revolutionär sein in dem Sinne, dass sie die gesamte Gesellschaft in den Kopf stellen oder sie können bestimmte Teile davon ändern. Das, die vorher zu erkennen, ist wahnsinnig schwierig. Es gelingt fast nie. Das Entscheidende ist, dass man in dem Moment sozusagen bereitsteht, Ideen hat, vielleicht mit anderen Leuten kooperiert und in dem Moment in der Lage ist, die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung zu verändern. Es ist nicht notwendigerweise blutig, es ist nicht notwendigerweise von jemandem aktiv herbeigeführt. Aber es gibt diese Momente und sie kommen immer wieder vor. Deswegen zu sagen, wie war das damals, das Ende der Geschichte auszurufen in den USA, das war ein bisschen verfrüht. Sowas sollte man nicht glauben. Es wird solche Situationen geben. Wir sollten halt über, es ist halt die Frage, ob es dann das nächste Mal eine linke Revolution ist oder halt eine, die in eine andere Richtung geht. Und das haben wir sehr wohl in der Hand. Das können wir halt uns überlegen, inwieweit wir uns darauf vorbereiten. Ich kann es so ein bisschen probieren anhand der, also auch innerhalb des historischen Beispiels vielleicht und davon dann ableitend. Also ob man die wirklich im Vorfeld bestimmen kann, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube wirklich, dass das eine retrospektive Sache ist. Ich glaube aber, was man braucht, und das zeigen auch die historischen Beispiele, ist eben eine Organisation, die das, die da ist, die davor da ist, die das Vertrauen schafft, die Vertrauen hat letztlich und letztlich auch ein Vertrauen in die Menschen haben. Also das, gerade das Beispiel München zeigt, dass die Arbeiterschaft weit revolutionärer war als ihre Parteien. Also diese Parteien oder Organisationen sind sogar zum Hemmschuh quasi geworden, zum Hindernis. Und dafür muss man irgendwie Sicherungen finden, dass das quasi klappt. Ob das jetzt historisch, die Finanzkrise jetzt beispielsweise historisch so eine Chance war, würde ich eher weniger, glaube ich, in die Richtung tendieren. Effektiv gibt es die aber, glaube ich, schon noch. Also vielleicht weniger in den hochkapitalisierten Ländern des globalen Nordens, sondern eher im globalen Süden gerade. Aber da klappt das ja auch. Und da gibt es ja auch Organisationen, die genau das nach solchen Mustern verfahren. So. Und ich glaube, die Schwierigkeit dann, und das ist ja vor allem eine Schwierigkeit der Machttransformation, ist eben dann von der Logik der eigenen Gruppe sozusagen auf den eigentlichen Anspruch für die Menschen runterzukommen. Und das würde ich zum Beispiel historisch sehr kritisch beurteilen, dass das bisher selten geklappt hat. Also im Sinne von sozusagen dann den eigenen Machtanspruch fahren zu lassen und auch mal zum Beispiel Vertrauen in die Räte zu haben. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also wenn man in der konkreten Situation ist. So. Und gleichzeitig, und das würde ich in München zum Beispiel, am Beispiel München sehr gut, könnte man sehr gut sehen, ist, dass diese Räte einmal von oben gegründet wurden und einmal von unten, aber die hatten keine Verbindung. Und diese Verbindung müsste man schaffen in diesem Moment. Und das quasi die, wenn man so ein rätedemokratisch-rätekommunistisches Konzept fährt, dass die quasi auch von unten aufgebaut werden. Und das hat da zumindest auf jeden Fall nicht geklappt. So. Das meine ich mit so ein bisschen mit Vertrauen haben. Vielleicht. Du hast ja das berühmte Zitat angedeutet, ne? Die da oben können nicht mehr richtig und die da unten wollen nicht mehr. Ich kann, also so ein anderer Maßstab ist auch der Grad der Eigenaktivität und kollektiven Selbstorganisation. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Räte, vielleicht wird das nicht mit demselben Namen kommen, ne? Deshalb sage ich ein bisschen abstrakter, Selbstorganisation von unten, neue demokratische Strukturen entstehen von unten und entwickeln sich zu einer Alternative, ne, zum gegebenen Staatsapparat. Und ich glaube, dass Linke, egal Netzwerke, Organisationen, Strömungen, die diese Selbstbefreiung von Ausbeutung und Unterdrückung wollen, besonderen Wert darauf legen sollten, solche Prozesse zu fördern. Auch heute, ne, ich spreche jetzt nicht nur von irgendwann mal gucken, was passiert, sondern auch heute in den Mobilisierungen, in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, diese Eigenaktivität und Selbstorganisation von unten möglichst zu fördern. Also eine Erfahrung der Geschichte ist ja auch, dass in dem Maße diese Selbstorganisation abgewürgt wird, zurückgeht, ne, im Abschwung der Eigenaktivität von unten, dann entstehen eben wieder, wie Engels zu sagen pflegte, die alte Scheiße von neuem, ne, und die Minderheiten, die stellvertretend sozusagen für die Masse handeln und wirtschaften, Klammer auf, ohne misanthropisch wirken zu wollen, nach aller Erfahrung dann nach ein paar Monaten anfangen, in die eigene Tasche zu wirtschaften, Klammer zu. Diese Prozesse sind nur möglich, wenn die Menschen wieder davon abgehalten und entmutigt werden, diese Eigenaktivität aufrechtzuerhalten. Dankeschön. Bitte. Ihr habt jetzt alle drei im Zusammenhang von 1918 eigentlich eine ziemlich tiefe Trennung von Theorie und Praxis, von Absichten und dem realen Tun innerhalb der SPD festgestellt. Meine Frage wäre, was ist eure Analyse, woran liegt das? Und ist es vielleicht ein tiefergreifendes Problem, was die gesamte Geschichte der Zweiten Internationale durchgreift? Oder ich könnte das wissen. Also ich habe da ein schönes Fremdwort auf Lager. Und zwar die Dialektik der partiellen Errungenschaften. Wenn man das liest, zum Beispiel Pierre Brouet hier, ne, in seiner monumentalen Geschichte der Deutschen Revolution, der hat so Vorkapitel, wo aufzählt, was die SPD damals war. Es ist ungeheuerlich, ja, diese Masse Tageszeitung, die Masse Organisation, die Gegenwelt, von der du gesprochen hast, Wahnsinn, ja. Und du hast auch erwähnt, dass sie in der Zeit des Sozialistengesetzes zusätzlich noch, ne, die Kultur hatten, ne, der Selbstverteidigung, man muss am Sonntag immer sein Gewehr putzen und so weiter. So war das damals, die Arbeiterbewegung. Und dann vermischt sich das auch mit dem Erringen von sozialem Fortschritt. Es vermischt sich mit dem Aufstieg einer Schicht von Leuten, die eigentlich zu den Parias der Gesellschaft gehört haben. Ja, die aber plötzlich Anerkennung kriegen, ne? Die Bürgerlichen fangen an, dir auf die Schulter zu klopfen, du bist ein feiner Kerl und so, dann fühlst du dich gut, also sogar wenn du nicht materiell bestochen wirst, aber immerhin als bezahlter Funktionär der Arbeiterbewegung hast du die Existenzunsicherheit der normalen Proletarier ja nicht mehr, ne? Und gleichzeitig hast du diese Anerkennung und diese Errungenschaften, das nimmt in den Köpfen dieser Leute einen extremen Raum ein. Sie fürchten nichts mehr, als das zu verlieren. Und wenn sie dann merken, es rappelt irgendwie im Karton, da entsteht eine Massenbewegung, keine Ahnung, was draus wird. Ne? Einer von euch hat vorher geschildert, meine Güte, guck mal, die Kasse könnte verloren gehen. Guck mal, es kommt Kriegsrecht. Ja? Die hatten Angst bis zum letzten Moment, dass sie verboten werden, ne? Dass sie zerschlagen werden. Ne? Wie nennt sich das? Kriegsrecht, Standrecht und so weiter. Bis dann der Anruf kam von oben und gesagt haben, Jungs, keine Sorge, wir brauchen euch, ja, für diesen Krieg. Ihr werdet nicht zerschlagen. Ah ja, Gott sei Dank, dann stimmen wir den Kriegsbünden zu. Also das, was man schon errungen hat, sei es als Schicht innerhalb der Arbeiterbewegung, sei es aber auch als Masse von Menschen mit ihrem sozialen Fortschritt, tritt immer mehr in den Vordergrund. Und das verleitet halt solche politischen Führungen oder Strömungen zum Konformismus und zum Konservativismus. Das ist meine Erklärung dafür. Auch dieses berüchtigte, ne, was du genannt hast, Auseinanderklaffen von Wort und Tat. Also die Zustimmung zu den Kriegskrediten, wenn du die ganzen Tageszeitungen, beliebige Provinztageszeitungen der SPD vorher gelesen hättest, du würdest das im Traum, hättest du das nicht geglaubt, ne? Auch Lenin, der es eigentlich besser hätte wissen müssen, war naiv genug zu glauben, dass eine Presseente, die vom zaristischen Geheimdienst lanciert worden ist, unvorstellbar, total im Widerspruch zu dem, was man gestern gesagt hat. Ein Satz. Die Sozialdemokraten waren eigentlich an diesem Punkt, in dem Moment, als sozusagen die Chance von der Revolution in Deutschland eintrat, so mächtig wie niemals zuvor und auch niemals danach. Und viele sind, glaube ich, auch von dieser Macht selbst erschrocken. Wenn man manche der Dokumente liest, wie sie untereinander, es gibt ja dann immer die Sitzungsprotokolle, wie der Parteivorstand darüber gesprochen hat und sie selbst in dieser Panik waren, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir den Kaiser stürzen, wollen wir das wirklich machen, wollen wir das nicht machen? Und da war tatsächlich eine eigene Angst davor, dass wir jetzt dass sie jetzt selbst alleine, ohne Hilfe und so weiter, die Verantwortung übernehmen sollten. Und ein zweiter Punkt, es gibt dann einen tendenziellen autoritären Charakter in der Arbeiterbewegung, in der europäischen Arbeiterbewegung. Den sieht man übrigens in den Gewerkschaften bis heute in einem ganz, ganz starken Maße. Darf ich niemals meinen Gewerkschaftsfreunden sagen, aber tatsächlich ist da ein sehr, sehr stark autoritärer Charakter. Wie lange es dauert, bis eine Information von unten bis nach oben durchgesickert ist, das ist schon erstaunlich. In der Sozialdemokratie ist es so, dass die Information von unten nach oben praktisch nicht mehr stattfindet. Die ist komplett ausgeschaltet. Das ist auch einer der Gründe, warum sozusagen so diese Inhaltslehre der Sozialdemokratie entstanden ist. Das ist ein Problem, was übrigens verschiedene Parteien haben. Nur wenn man als konservative Partei, wie jetzt in Deutschland die CDU, die Gesellschaft nicht unbedingt verändern möchte, sondern eigentlich so erhalten möchte, ist es nicht so tragisch, wenn man nicht ständig mit neuen Ideen kommt. In einer progressiven Partei ist das ein Riesenproblem, was an die Existenz auch über die Dauer geht. Wie gesagt, dieser autoritäre Charakter ist immer gefährlich, weil er dazu führen kann, dass letztlich die Interessen der Leute, die bereits oben angekommen sind, dann über die gestellt werden der breiten Masse der Bewegung. Vielleicht noch eine Sache, die dazu auch gut passt. Das allererste, was man gemacht hat, schon bevor der Erste Weltkrieg begonnen hat, war erstmal den SPD-Schatz, die Parteikasse in die Schweiz zu befördern. Das war noch, bevor man sich entschieden hat, ob man dafür stimmt oder dagegen stimmt, hat man erstmal das Geld in Sicherheit gebracht. Und vielleicht noch ein Punkt, der diese Sozialdemokratie, der jetzt gar nicht nur unbedingt negativ ist, die Sozialdemokratie ist eine Partei der Kompromisse. Wie gesagt, ich habe von ihrem Gründungskompromiss ja schon gesprochen, die immer die Idee hatte der Revolution in kleinen Schritten. Das hat über die letzten 150 Jahre zu vielen sozialen Errungenschaften geführt und hat das Leben von vielen Menschen tatsächlich verbessert. Es hat aber das Problem gegeben, dass man, wenn man diese vielen kleinen Schritte hat, man eben auch mit vielen kleinen Schritten bis in die Entfremdung gehen kann, bis man von seinen ideologischen Wurzeln so weit entfernt ist, dass man eigentlich den kompletten Kontakt dazu verloren hat. Das ist, wie gesagt, das sind so diese Charakterzüge, die innerhalb der SPD vorherrschen. Und noch eine Sache, die mir gerade einfällt, eine falsch verstandene Solidarität. Das heißt, auch wenn sozusagen Spitzen etwas gemacht haben, was absolut gegen die eigenen Interessen geht, dass man nicht gewillt ist, sie auszutauschen, und man sagt, ja, die haben doch auch schon gute Sachen gemacht. Das können wir doch nicht machen, wir können die doch nicht einfach abwählen. Das ist ein komisches Demokratieverständnis, aber ist sehr, sehr weit verbreitet, vor allen Dingen in der deutschen Sozialdemokratie. In anderen Sozialdemokratien ist man da, ihr habt eine Wahl verloren oder ihr habt Kacke gemacht, Wiedersehen. Das ist in Deutschland ganz, ganz untypisch. Deswegen sieht man dieselben Köpfe auch immer in anderen Positionen wieder. Das war damals auch bereits so bei den Leuten, die in der MSPD drin waren und eben ja, gewisse Missetaten gemacht haben, die eigentlich in der Nach-Erst-Weltkriegszeit geahndet hätten müssen. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich beantworten kann. Ich kann aber zumindest, also würde zum Beispiel zumindest das, was Manuel gesagt hat, noch an einem Beispiel irgendwie unterlegen. Wenn man sich die Geschichte von Erhard Auer in Bayern anschaut, der schafft das aus dem Bayerischen Waisenhaus an die Spitze der SPD. Natürlich will er das nicht mehr verlieren. Der ist extrem pragmatisch in seinem Handeln. Als die Revolution dann da ist gegen seinen Willen, unterstützt er die auf einmal, aber versucht sich die Pfründe zu sichern und so. Also ich glaube, das ist wirklich so ein ganz starkes Motiv, das gerade schon ausgeführt wurde. Ich glaube, dass dann so in solchen Strukturen, die eben über auch dann zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre gewachsen oder mehrere Jahrzehnte gewachsen sind, so das, was Marcuse später die Reproduktion des alten Adams nennt, im Sinne von sozusagen diese Strukturlogiken, die haben, setzen sich durch, ganz massiv zuschlägt. Also genau dieser Pragmatismus, dieses Macht zu, immer mehr Macht häufen. Und dann, ich vermute schon, ehrlich gesagt, dass es so ein Glaube daran gab, dass du so langsam rüberwächst. Also dass die Leute da auch wirklich dran geglaubt haben, obwohl es relativ unrealistisch war, auch schon damals so. Also dass sie einfach davon ausgingen, ihr Weg ist der richtige. So, ich glaube, das sind schon Gründe, warum das so läuft. So, und dann macht es natürlich auch Sinn, sagen, das nicht zu schnell zu machen. So, in ihrer eigenen Logik. Ich will das gar nicht richtig heißen, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja, also ich glaube, das wären so die Antworten darauf. Wir haben jetzt viel über die SPD geredet, das liegt sicher auch an mir, weil das halt irgendwie da so prägnant ist. Ich würde aber sagen, eigentlich sind die Beispiele sozusagen links davon, eigentlich aus diesen 1918, die viel spannenderen für uns als Linke zum Lernen. Und da müsste man sich viel mehr drauf fokussieren. So. Ich meine, gelinde gesagt ist die SPD da einfach ein dankbarer Pappkamerad, den man immer wieder umhauen kann. So. Ich würde mich selber kurz dazwischen schieben und eine Frage stellen. Ihr habt alle drei immer wieder von der sozialdemokratischen Gegenwelt, die es damals gab, gesprochen. Und tatsächlich war die SPD ja viel mehr als nur ihr parlamentarischer Flügel. Und diese Verankerung in der Zivilgesellschaft, die die SPD damals hatte und die ja so weit ging, dass manche Autoren von einem Staat in einem Staat sprechen, hat ja zwei Seiten, nämlich die eine Seite, dass man einen unglaublichen Kontakt hatte zu der Bevölkerung, zu der Masse der Menschen. Auf der anderen Seite aber eben auch, dass gewisse Tendenzen wie Bürokratisierung etc. entstanden sind. Und da würde ich gerne nochmal wissen, was heißt das für uns heutzutage? Weil es wurde ja davon gesprochen, dass wieder mehr Kontakt zu der Bevölkerung, zur Masse der Menschen hergestellt werden muss. Es braucht eine soziale Basis, hat es immer gehießen. Und dann wurden von verschiedenen Seiten halt eben Initiativen wie Mieterbündnisse, NGOs etc. genannt, wo man das versucht herzustellen. Mir scheint es aber, dass das doch alles sehr disparat und fragmentiert bleibt, obwohl das versucht wird. Und diese zwei Punkte würde ich gerne nochmal von euch beleuchtet haben. Wo seht ihr da die Verbindung? Was heißt das für uns, dass das damals alles unter der Riege und dem Banner der SPD lief und es heutzutage versucht wird, aber es gleichzeitig sehr fragmentiert erscheint? Bitte. Ich glaube, wir reden halt viel quasi über ab der Sozialdemokratie. Ich glaube, das gilt gar nicht so sehr nur für die Sozialdemokratie, sondern zum Beispiel auf dem Land waren die christlichen Vereine viel stärker organisiert. Die hatten ja genauso eine Parallelwelt oder eine Lebenswelt, wo du sozusagen auch deine Zeugnisse bei der eigenen Genossenschaft und so abgibst. Also ich glaube, das gilt damals noch ein bisschen darüber hinaus als nur für die SPD so. Zeigt aber die Macht, die dadurch haben, also die dann da auch entstanden ist, und zeigt das Potenzial, das das hatte. Ich würde dir völlig recht geben, irgendwie, das ist extrem fragmentiert. Ich würde das in so einem Teil der Suchbewegung der Linken der letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht verorten. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit genau darin besteht eben, und das ist ja das, was irgendwie radikale Linke leider sehr oft machen, nur eins zu machen. So. Und dass genau die Schwierigkeit ist, sozusagen von einem Stadtteilladen immer noch das große Ganze zu sehen und diesen teils sich widersprechenden dialektischen Sprung zu machen und das zusammenzuführen. Und das muss man, persönlich würde ich sagen, dass zumindest in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist verlernt worden und das muss man wieder hinkriegen. Wie das dann aussieht und ob jetzt Mieterinnen, Stadtteilläden oder doch Organisationen am Arbeitsplatz oder was ganz Neues sozusagen die Lösung sind, das müssen wir letztlich ausprobieren. Ich glaube, das ist das, was all diese Revolutionen irgendwie für uns sind. Sie zeigen ganz oft dieses Try and Error, das wir immer wieder machen müssen, und das gilt genau so dafür. Ja, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich das alles beantworten und wüsste, wie es geht. Das hättet ihr schon von meinen Erfolgen in der Zeitung gelesen. Aber bestimmte Ansätze scheinen mir wichtig. Also, sag mal ein Beispiel, wo doch für unsere Verhältnisse unserer kleinen Gruppe doch viele seit Jahren ordentlich engagiert sind, ist in dieser Klimaschutzbewegung, ne? Vor allen Dingen im Rheinland, im rheinischen Braunkohlerevier. Da will ich zwei Bemerkungen zu machen. Ne? Ich kenne auch welche, die täten das nicht. Ne? Die würden sagen, ja guck mal, diese Leute lesen ja noch nicht mal Trotzki oder so, ne? Oder Lenin oder keine Ahnung. Es gibt bei diesen jungen Leuten eine ziemlich grundsätzlich rebellische Stimmung, auch eine antikapitalistische Stimmung, das ist vollkommen klar. und eine große Lust, ne, teilzunehmen an so einer Suchbewegung. Was kann man eigentlich machen? Guck mal, die Welt geht kaputt. Ist schon klar, das Kapital macht die Welt kaputt, die Kapitalinteressen. Und dann hast du das Stichwort gesagt, Verbindungen herstellen. Und das ist genau die Mühe wert. Ne? Ganz oberflächlich hast du ja diesen Wahnsinn, dass die Beschäftigten, ne, unter Führung der IGBCE sich vor den Karren ihres eigenen Konzerns spannen lassen und sagen, nee, guck mal hier, die Arbeitsplätze, diese Arschlöcher wollen uns die Arbeitsplätze wegnehmen, ne, bis hin zur Denunziation, ne, gab es Lärmen vor der Privatwohnung von Aktiven, führenden Aktiven da. Okay, ihr kennt diese Geschichten. Und dann auch bei den Aktivistinnen und Aktivisten, diesen jungen Leuten, die oft Studis sind oder so, ja, kein Verständnis dafür von Haus aus, dass letztendlich aber trotzdem das Bündnis nötig ist, weil im Endeffekt, egal wie schwierig das jetzt ist und welche Barrieren es gibt auch jetzt schon kleine Initiativen, zum Beispiel in Verdi, ne, Gewerkschafterinnen für Klimaschutz und so etwas, aber eins ist sicher, letzten Endes wird dieses Zerstörungswerk ja nicht aufgehalten werden, ohne die Beschäftigten dafür zu gewinnen, ne, sich zusammenzutun und zu überlegen, was kann man denn anderes und Verantwortliches und Sinnvolles produzieren. Ohne das wird es nicht gehen. Und deshalb, klar, sollten Linke, Revolutionäre sich bemühen, da jetzt schon möglichst viele Verbindungen herzustellen zwischen den verschiedenen Bereichen der Beschäftigten und ihre berechtigten, wenn auch oft borniert aufgefassten Interessen und eben das genauso berechtigte und brennende Interesse endlich, ne, zu einer ökologisch verantwortlichen Art und Weise zu produzieren und zu leben zu kommen. Also ich will vielleicht mal mit einem Beispiel aus der heutigen Bundesrepublik anfangen. Zum Beispiel sitzen bei uns Gewerkschafter in Vorständen. Es ist, letztlich sind sie damit an der Politik der Unternehmen beteiligt. Das hat gewisse Vorteile. Es hatte Vorteile für die Arbeitnehmerinnen. Wissen alle, dass jetzt zum Beispiel in den IG Metall Betrieben die Löhne relativ überdurchschnittlich sind. Es gibt auch gewisse Nachteile. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Dieselskandal. So, die Gewerkschaften machen massiven Druck auf die SPD, bloß keinen einzigen Fingerbreit gegen im Dieselskandal zu machen. Bis zu den Fahrverboten haben sie sich auch daran gehalten. Das ist, das kann auch dazu führen, dass wenn man sozusagen so den Staat an bestimmten Stellen durchsetzt mit eigentlich progressiven Kräften, dass man Interessenkonflikte kommt. Wie gesagt, das ist jetzt in dem Fall ist das ein kooptistisches Element. Manche bemühen ja immer Schweden als großes Beispiel, wo das noch viel, viel stärker ist, wo es aber auch oftmals große Nachteile hat. So zu diesem ganzen Überthema Staat im Staate, das kann man wirklich so sagen, also es war damals der Fall, war ja auch bewusst und es war ja auch eine Abwehrreaktion gegenüber einem Staat, der jegliche sozialdemokratischen Umtriebe beenden wollte. Wie hat man das genannt? Gegen das Gesetz, gegen die gemeingefährlichen Umtriebe der Sozialdemokratie. Das Entscheidende ist, wenn so etwas stattfindet, dass Parteien oder Gruppierungen, die so etwas machen, eine demokratische innere Kontrolle haben. Und zwar auch direkt demokratische Elemente. Wie ist sowas entstanden? Wie konnte das passieren? Also wie kam es dazu? Es war natürlich geplant, es war überlegt. Man hat sich den Plan gefasst, dass man das machen möchte und hat sich überlegt, an welchen strategischen Stellen, was braucht man, was kann man machen, hat dort auch Ressourcen hingelenkt. Vielleicht noch eine Sache, und zwar, das haben wir jetzt relativ schwach beleuchtet heute, war so die Kraft der Ideen. Ich nehme mal ein Beispiel, das Wort Proletariat ist eigentlich eine Idee. Weil tatsächlich waren, ich sag mal, die Dienstmagd oder der Bauer oder der Industriearbeiter haben in ihrem Leben, haben sich niemals gesehen, haben vielleicht eigentlich gewisse Interessen, die ähnlich gelagert sind. Sie alle hätten gerne etwas mehr vom Kuchen, würden gerne überleben, aber im Endeffekt hatten sie keine große Gemeinsamkeit. Dieses Wort wurde konstruiert und Leute wurden dahinter versammelt und man hat darum sozusagen eine Ideologie gebaut und letztlich dann auch Politik dafür gemacht. Und solche modernen, wir müssen moderne Begriffe finden und müssen diese Wirkmächtigkeit dann auch für uns nutzen. Ich sag mal zum Beispiel, das Wort Sozialismus ist im, sage ich mal, allgemeinen Gebrauch in der normalen Bevölkerung komplett tot. Oder ein anderes Wort, was eigentlich an Wichtigkeit kaum zu übertreffen ist, das Wort Feminismus, ist für die meisten, sage ich mal, nicht gebildeten Schichten komplett, ja, verbrannt, dieses Wort. Und wir brauchen diese Ideen, wir brauchen Ideen, wie wir diese Worte wirkmächtig machen können und wie wir Menschen dafür begeistern können. Und wenn wir das, wenn wir sozusagen dieser Bedeutung der Worte nichts entgegensetzen können, die AfD zum Beispiel nutzt das unglaublich geschickt, dass sie Worte sinnentfremdet und damit Politik und damit letztlich auch, ja, Hetze betreibt. Diese Ideen, diese Worte, die müssen wir wieder finden und müssen dann schauen, dass wir sie den Menschen näher bringen. Und wie gesagt, wo ich vorhin ja schon ganz viel drüber gesprochen habe, dass wir das in Bündnisse packen und dann eben über eine Kooperation schaffen, die Gesellschaft langfristig zu ändern. Dafür muss man, wie gesagt, erst die Ideen haben und im zweiten Schritt dann Menschen überzeugen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber ich finde es besser, als dass man den Leuten etwas vorsetzt und kritisiert, dass sie nicht so denken, wie man selbst denkt. Man sollte sich darauf konzentrieren, sie überzeugen zu wollen. Und das ist halt für mich der zentrale Punkt, der dann sozusagen als letzter Handlungsschritt besteht. Okay, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit würde ich jetzt nochmal gerne wissen, wer hat noch Fragen, Wortmeldungen? Ich würde maximal noch zwei rannehmen und dann hier auch zumachen, dass hier der Sprecher nochmal ein Abschlussstatement geben kann. Ja, bitte. Wenn sonst noch? Weil ansonsten würde ich euch bitten, auf die Frage zu antworten und dann im selben Zug auch euer Abschlussstatement hier abzugeben. Dann wären wir pünktlich fertig. Ja, ich muss der Empfindung widersprechen, dass die Sozialdemokratie immer mit einem Pappkamerad abgibt. Auf diesem Panel glaube ich immerhin nicht. Also ich bin erstaunt über die Einigkeit, die eigentlich herrscht. Und wundere mich so ein bisschen, weil angesichts der Ereignisse 1918, wo tatsächlich nicht nur Sozialisten sich gegenseitig mit der Waffe in der Hand abgeknallt haben, sondern auch Marxisten, ist ja wirklich eigentlich eine fundamentale Schisma im Marxismus, im Sozialismus eingetreten, was bis heute Auswirkungen hat. Und ich frage mich, was für euch diese Auswirkungen dieses Schismas heute sind. Also, ist die Linke so schwach, dass man irgendwie alle Unterschiede vergessen muss, oder? So, bitte. Naja, ich, also, zu diesem Pappkamerad, ich glaube, da ist vor allem die historische SPD gemeint. Also, das gilt wahrscheinlich weniger an den Herrn ganz links, als quasi, es ist relativ billig, sozusagen, darauf rumzutrampeln. So, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig ist es ein Problem, und das muss man in der Analyse zumindest einbeziehen. Ich würde dir völlig recht geben, dass das ein Problem ist. Ich glaube, das ist Teil dieser Suchbewegung, die ich irgendwie skizziert habe, wie man damit umgeht, dass es eben diese Spaltung in, naja, gelinde gesagt, Kleinstgruppen inzwischen gibt, die irgendwie kaum noch Wirkmächtigkeit entfalten können, die so vor sich hin dümpeln. Ich persönlich bin da sehr großer Fan von Rosa Luxemburgs Freiheit des Andersdenkenden in der Partei, das muss man ja irgendwie immer dazu sagen. Was das dann in der Konsequenz heißt, das kann ich dir so nicht sagen. Ich denke, wenn wir es mal jetzt sehr lokal beziehen, dann sieht man in Frankfurt sehr gut, wie sich extrem viele Kleingruppen irgendwie aufreiben in verschiedensten Punkten. Man ganz oft gar nicht sieht, was die eigentlich an Arbeit machen. Und das ist ein Teil des Problems der radikalen Linken. Und da würde ich dann vielleicht auch nochmal an der Stelle irgendwie diese Geschichte mit den Ideen widersprechen. Ich glaube nämlich genau nicht, dass Ideen der Punkt sind, sondern die Praxis ist der Punkt. Und man muss den Leuten auf Augenhöhe begegnen und muss ihnen mit Beispielen oder mit ihnen zusammen Dinge entwickeln und machen. Und nicht nur irgendwie sagen, wir brauchen Ideen, mit denen wir Leute überzeugen können. Ich glaube, genau das ist irgendwie historisch schiefgegangen. Und genau das sind die Fehler, die irgendwie vorhanden sind. Und da sehe ich zumindest gerade die Tendenz, innerhalb der radikalen Linken zumindest, das zu korrigieren und eben nicht mehr nur auf so einer Diskurslogik zu arbeiten, sondern eben zurück in die Praxis und zurück in die Wohnviertel und zurück an verschiedenen Orte, wo Menschen sind, zu gehen. So. Insofern bin ich, glaube ich, und ich vermute mal, deine Frage hat darauf abgezielt, schon größerer Fan von größeren Zusammenhängen, so, in der auch kritisch gegeneinander diskutiert werden kann und fände das deutlich, verspreche mir davon zumindest deutlich, einen deutlich produktiveren Output, falls man das so sagen kann, oder zumindest bessere Chancen für die Zukunft. So. Aber ich würde das irgendwie wirklich in so einer offenen Suchbewegung zurzeit verorten. Ich glaube, von allen linken Gruppen, die hier auf dem Podium vertreten sind, ist die SPD die größte. Da soll sie auch das letzte Wort haben. Und ich schiebe mich mal so dazwischen. Erst eine Bemerkung zu der Diskussion über die geschichtliche Erfahrung. Da haben wahrscheinlich alle, die hier gesprochen haben, sich sehr zurücknehmen müssen. Man liest viel, tausende von Seiten, beschäftigt sich und spricht dann ein paar Minuten. Und deshalb wollte ich in dem Schlusswort auch appellieren, darüber zu lesen und sich auf die Details einzulassen. Ne? Weil gerade, was wir ein bisschen vernachlässigt haben hier, weil ja auch die Zeit fehlt, das war ja kompliziert. Ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, noch nicht mal jetzt im Rückblick kann man so genau sagen, was wäre denn jetzt genau das Richtige gewesen, was sie hätten machen sollen damals. Ne? Und in der Gegenwart habe ich da noch mehr Hemmungen, nebenbei gesagt. Man muss es lesen und ich empfehle wirklich sehr, da die meisten ja deutschsprachig sind, hier das Buch von Richard Müller, dreibändig, ne? Über die deutsche Revolution. Der letzte Band ist ja Bürgerkrieg in Deutschland. Das ist deshalb so interessant, weil du hast hier so ähnlich wie Trotzki russische Revolution. Jemand, der selber nicht nur Zeitzeuge war, sondern mittendrin gehandelt hat als führende Kraft in den revolutionären Obleuten und gleichzeitig auch als Historiker, ne, mit dem Heranziehen der Dokumente und so weiter, eine sehr lebendige und problemorientierte Darstellung, die ich empfehle zu lesen. Pierre Bourré nicht, wenn ihr kein Französisch könnt. Es gibt dafür nur ein kleiner Auszug ist mal aus Deutsch leider rausgekommen. Aber das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Darstellung. Und dann zu der letzten Frage abschließend. Also ich bin persönlich dafür bekannt, für meine Beißhemmungen, ne, bei innerlinken Streitigkeiten, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Typen vor allem, ne, oft übertreiben, ne, mit der Meinung, was sie alles wüssten und was sie alles besser wüssten als die anderen. Ich glaube an solche Sachen nicht so sehr. Und es ist in der Tat so gewesen, da wird oft im Rückblick so ein Mythos aufgebaut, zum Beispiel auch über die Bolschewiki, dass das halt so monolithische Dinger gewesen wären, ne, mit der Führung, die immer wusste, wo es lang geht. Wenn man genauer hinguckt, wie das war, sieht man, das stimmt überhaupt nicht. Und wenn es überhaupt revolutionäre Kräfte gibt, die man aufbauen kann, dann wird es eine politische Kraft sein, egal ob Netzwerk, Partei, wie du es nennen willst, wo es einen lebendigen Meinungsstreit gibt, wo die Leute sich respektieren als Genossinnen und Genossen, dann kann was bei rumkommen, aber eben nicht durch dieses überhebliche einander fertig machen. Obwohl ich das, sage ich zum Schluss, menschlich verstehen kann, weil wenn du auf die Bourgeoisie hauen willst, das schaffst du nicht so richtig, ne? Aber hier der Nachbar, da kommst du ja ran. Ne? Ich sage vielleicht gleich vorweg, ich bin tatsächlich sozialistischer Sozialdemokrat. Ich glaube, wenn man jetzt hier Sigmar Gabriel sitzen würde, würde man ganz wortgewaltig ganz andere Töne hören. Oder wenn man Olaf Scholz hier hätte, dann würde man halt ja, mit ganz leisen Tönen eingeschläfert werden. Also abgesehen von oder diesem Roboter oder jetzt auch der jetzt auch nicht gerade grundsympathischen alles, gibt es auch relativ feine Leute in der Sozialdemokratie, die sich vor Ort tatsächlich darum bemühen, dass das Leben der Menschen besser wird. Die tatsächlich sich auch trauen, in Überzeugungsarbeit zu gehen und sich seit der Agenda 2010 alle paar Monate beschimpfen lassen. Obwohl sie selbst daran gar keinen letztlich direkte Schuld tragen. Und das ist für mich auch so ein Antrieb, weil ich sehe, dass man eben tatsächlich das Leben der Menschen noch verbessern kann. Das große Ganze, die wirkliche Veränderung und Transformation der Gesellschaft, das wird nicht gelingen, das wird auch nicht mehr aus der Sozialdemokratie alleine gewinnen. Das ist meine eigene Erkenntnis, nachdem ich jetzt 11 Jahre in dem Laden bin, weiß ich, dass die Sozialdemokratie dringend Hilfe braucht. Hilfe von außen auf der einen Seite durch andere Organisationen, die ihr ja letztlich Anstöße geben, durch andere Menschen, die ihr Anstöße geben, die sie treibt. Hilfe aber auch andererseits von innen, Leute, die hinzukommen mit ein bisschen frischeren Ideen als, muss dazu sagen, das Durchschnittsalter ist, glaube ich, 62 aktuell in der SPD. dass die SPD dann nach der durchschnittlichen Lebenserwartung in 20 Jahren tot ist, ist nicht unbedingt eine positive Nachricht für die linken und sozialistischen Kräfte in Deutschland, denn ich glaube, es wird nicht unbedingt besser, wenn sie verschwunden ist. Es wäre vielleicht besser, wenn sie besser würde. Deswegen, ich würde da auch dazu aufrufen, dass man in ihr trotzdem versucht, einen Partner zu sehen, wenn sie denn irgendwie in der Lage ist, sich selbst zu transformieren. Für mich, da bin ich ganz ähnlich gelagert, ich sehe im politischen Streit oder in der politischen Streitkultur, in der Diskussion, sehe ich einen unheimlichen Gewinn und auch die Möglichkeit von Erkenntnisgewinn. Im Dozieren von eigener Klugheit sehe ich noch nicht unbedingt den großen Gewinn. Deswegen finde ich es besser, wenn tatsächlich erstmal dieser demokratische Raum geschaffen würde, in dem man frei und offen diskutieren kann und dann am Ende innerhalb eines demokratischen Prozesses für die beste Idee eine Mehrheit sucht. Das wäre eine Gesellschaft, in der ich gerne leben würde und letztlich auch, ja, in der ich nicht nur die politische Sphäre, sondern auch die wirtschaftliche Sphäre gerne drin sehen würde. Und das ist, sage ich mal, etwas, für das ich gern streiten möchte und was ich schön finde, wenn wir weiter an so etwas arbeiten. Okay, ich bedanke mich bei allen Sprechern für ihre Statements. Danke, dass ihr hier wart. Wer noch möchte, hier zu bleiben, um noch ein bisschen weiter zu diskutieren, wir haben den Raum hier noch ein bisschen, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ansonsten nochmal vielen Dank an euch, klasse, dass ihr da wart und da hinten liegt noch Infomaterial, wer sich auf unseren Verteiler setzen will, wer sich was mitnehmen will. Soweit. Vielen Dank. Danke.